Schönen guten Abend, hallo. Hey, hi. Auch Dass mal man wieder nicht hier. ein Grund für einen Sonderstream ist. Ja. Wer sind Sie? Sie kennen mich aus Filmen wie Als der Kulturmarxismus mein Land einnahm. Wenn man Country gone. Thanks, Obama. Für nichts. Ja, ist schon wieder Samstag. Moment. Irgendwas stimmt hier nicht. Immer wieder Samstag. Ja. Willkommen an diesem wunderschönen Abend. Und heute haben wir ein wunderbar kulturmarxistisches Thema für euch. Und heute ist der Welttag der Genossenschaften. Das ist wie Faust trifft auf Auge. Perfekt für heute Abend. Ja, Selbstbestimmungsgesetz, ne? Selbstbestimmung im Betrieb, Genossenschaften, ihr wisst, was ich meine. Und dann steigen wir doch direkt mal ins Thema ein. Aber hieß das nicht Mitbestimmung, wenn das in Betrieben ist? Selbstbestimmung ist ja eher so, wenn dann die Mitarbeiter selber sagen, wo der Betrieb hingeht. Ja, Selbstbestimmung und Mitbestimmung. Heute nehmen wir es nicht mal so ganz genau. Das Das ist Mitbestimmungsgesetz. unbestimmt. Die Mitbestimmung identifiziert sich als Selbstbestimmung. Hauptsache genossenschaftlich. Dadem Mitbestimmung. Ja, was haben wir ein Selbstbestimmungsgesetz? Also haben wir noch nicht, aber wurde ja schon mehrfach gefordert und ist ja auch schon ein schönes Framing, ne? Selbstbestimmung, endlich bestimmen wir mal selber. Vorher waren wir total fremdbestimmt. Und es geht natürlich um das Wechseln des eigenen Geschlechts. Und bisher die Selbstbestimmungs Dinge, die da aus der Opposition gefordert wurden, noch in der letzten Legislaturperiode, bezogen sich ja auch nicht nur auf Änderungen im Personenstandsrecht, sondern auch auf medizinische Dinge. Das ist jetzt hier bei dieser aktuellen Idee, die sie ja haben, noch nicht vorgesehen mit den Operationen, aber das werden wir jetzt auch gleich hören und ich fange da einfach mal an. Also wir haben die Pressekonferenz vom Donnerstag, wo sie das Ganze präsentiert haben, unsere Familienministerin und der Justizminister, weil das ist ja so, dass du irgendwie von Bundesministern, was irgendwie ständig zusammen den größten Mist ausheckt irgendwie. Sozusagen das Duo Infernale. Wir kennen das ja noch von so glorreichen Ideen wie Nein heißt Nein-Gesetz und oder so Sachen. Okay. Möglichen. Im Standesamt soll das, so wie ich höre, geschehen. Es geht aber insgesamt natürlich um ein Recht auf Selbstbestimmung, auf Freiheit, Vielfalt und Inklusion. Wir gehen jetzt live nach Berlin. Ich begrüße die Bundesministerin für Familien, Senioren, Frauen und Jugend, Lisa Paus. Und ich begrüße den Bundesminister für Justiz, Dr. Marco Buschmann. Seien Sie uns herzlich willkommen. Frau Paus, wir fangen an. Bitte sehr. So ist es. Liebe JournalistInnen, lieber Herr Feldhoff, lieber Marco Buschmann, heute ist ein guter Tag für die Freiheitsrechte in unserem Land und für die Vielfalt. Denn wir, das Familienministerium, das Justizministerium gemeinsam, stellen Ihnen endlich die Eckpunkte für das geplante Selbstbestimmungsgesetz vor. Selbstbestimmt leben zu können, das ist fundamental für alle Menschen. Die freie Entfaltung der Persönlichkeit, die Achtung der Privatsphäre und die Nichtdiskriminierung, sie gehören zu den von unserem Grundgesetz garantierten Rechten. Das bestehende Transsexuellengesetz Nicht verletzt seit über 40 Diskriminierung. Nicht Diskriminierung. Von was träumt diese Frau? Ich meine, sie sieht das natürlich nur im politischen beziehungsweise ja, diversen Ding, aber im Endeffekt wird jeder diskriminiert. Ich meine, wenn du halt die 5 Mark fürs Kino hast, dann darfst du halt rein. Und wenn nicht, Diskriminierungsfreiheit, was für ein utopistischer Unsinn. Das ist alles Schleichwerbung für Diebels, ne? Ein schöner Tag, die Welt steht still, ein schöner Tag. Da war auch einiges nicht ganz richtig, glaube ich, oder? Also zumindest diskutabel oder so. Jahren die Rechte und die Würde von transgeschlechtlichen Menschen. Immer wieder ist das Bundesverfassungsgericht zu diesem Ergebnis gekommen und immer wieder hat das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber aufgetragen, dieses Gesetz zu reformieren. Transgeschlechtliche Menschen warten seit Jahrzehnten darauf, dass ihnen ein selbstbestimmtes Leben gemäß ihrer Geschlechtsidentität ermöglicht wird. Die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag vereinbart, das Transsexuellengesetz endlich abzuschaffen und durch ein modernes Selbstbestimmungsgesetz zu ersetzen. Warum ist dieses Gesetz so wichtig? Transgeschlechtliche Menschen haben nicht das Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Viele Außenstehende verhören. Zugewiesen. Es ist nur Macht. Machtdiskurs, Postmoderne. Die nimmt halt schon die Formulierung von den Aktivisten und nicht die Formulierung, die zum Beispiel ein Arzt nehmen würde. Also ich finde es schon fragwürdig, einfach nur die Leser der Aktivisten zu übernehmen. Also sorry. Auf Twitter hat heute jemand gefragt, wenn ein Kind allein im Wald geboren wird und niemand ist da, um ihm eine Geschlechtsidentität aufzuprägen, hat es dann trotzdem ein Geschlecht? Ja, Wolf. Ich gehe auch davon aus. Ich glaube, das ist dann ein Wolf. Du meinst ein Wolfkin. Ein Furry. Ja, gibt auch diese Geschichte von den Kindern, die von Wölfen großgezogen werden, oder nicht? Na ja, klar, Romulus und Remus, Mowgli, hast du nicht gesehen. Ja, Blank Slate. Ja, genau. Und Siegfried wurde ja auch gefragt, welches Geschlecht er sei. Ja, und nur so nebenbei, das Gesetz heißt gar nicht Transsexuellengesetz, das heißt Gesetz über die Änderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen. Ja, das war doch schon ganz genau möglich. Also, deswegen habe ich jetzt das Leid nicht so ganz gesehen, das ging doch eigentlich, wenn man es unbedingt wollte, hätte man es ja schon machen können, auch jetzt schon, oder nicht? Ja, die gehen da auch gleich noch drauf ein, dass das ja, das, was sie ja immer meinen, ist diese Geschichte mit boah, die müssen dann einen Alltagstest machen und die müssen dann Fragen beantworten, die natürlich mit ihren, mit dem Ausleben von ihrer Geschlechtlichkeit zu tun haben. Und das ist ja dann total furchtbar persönlichkeitsrechtseinschränkend, ja, genau. Ja, aber das macht halt, das öffnet Tür und Tor für Missbrauch, wenn das halt nicht irgendwie extern, vielleicht mit Hilfe von dem Arzt festgestellt wird, sondern du das dann ohne Hürden machen kannst. Also wenn du die Hürden abbaust, dann weiß ich nicht. Es ist halt jedes Mal so, dass egal welches System du neu einführst oder eine Änderung in Sachen Staat, in Sachen Politik, in Sachen Gesetz, es gibt böse Menschen, die werden es missbrauchen und denen muss es schwerer machen. Also, ja. Ja, aber diese beiden Faktoren, einerseits der Vorname, andererseits die Geschlechtszugehörigkeit, will ich jetzt nochmal auseinanderklamüsern. Mit der Geschlechtszugehörigkeit komme ich später noch zu, aber beim Vornamen ist es halt so, derzeit ist es so, man setzt einen Vornamen für das Kind fest und spätestens 300 Tage nach der Geburt darf der Vorname nochmal geändert werden. Das ist echt unmenschlich. Nur 300 Tage Zeit, den Vornamen zu ändern. Wow. Ja, ungefähr. Naja. Dass diese Menschen zu einer besonders vulnerablen Gruppe in unserer Gesellschaft gehören. Im Alltag sind sie häufig Diskriminierungen ausgesetzt. Ob bei Bewerbungen, beim Bezahlen mit der EC-Karte, beim Reisen oder in der Arztpraxis, ohne passende persönliche Dokumente kann für sie jede Situation zum Spießrutenlauf werden. Ja, wenn man den Vornamen einfach mal ändert, ne, wunderbar. Ich hätte auch ganz gerne Price Mall in meinem Ausweis stehen, aber dann müsste ich einen Künstlernamen beantragen oder sowas. Ne? Ja, wer Behandlung, wer besondere Behandlung möchte beim Arzt, der sollte auch seine Papiere damit bringen, die passenden oder so. So. Ne, 300 Tage nach der Geburt darf man den Vornamen ändern. So sieht's aus. Heute gilt das Transsexuellengesetz. Es ist jedoch pathologisierend. Das heißt, es setzt Transgeschlechtlichkeit mit Krankheit gleich. Ja, aber nein. Es ist die Krankheit. Es ist eine anerkannte Krankheit. Es nee, nicht auch mehr. Auch in ICD-11 jetzt noch. Also je nachdem, was dann genau, ne? Wenn du später Geld für deine OP haben möchtest, dann ist es halt entweder eine Schönheits-OP oder eine OP, die dir zusteht, weil du eine Diagnose hast. Das ist dann halt so die, ja, genau. Ja, aber wahrscheinlich macht man da einfach mal Regelbruch. Einerseits ist nichts, andererseits muss die GKV bezahlen. Ne? Ja. Außerdem behaupten sie auch die ganze Zeit, dass die Leute leiden darunter. Das ist halt ja, die leiden so sehr, ja. Weil nach derzeitiger Gesetzeslage ist es so, dass die Person 3 Jahre lang unter dem Zwang steht, ihren Vorstellungen entsprechend zu leben. Und dann muss ein Gericht das feststellen, dass die ihre Identität wechseln dürfen. Ja. Schlimm, ne? Wenn er drei Jahre so... 3 Jahre muss man durchhalten. Wow. Und sie behaupten ja quasi auch, dass das ja nur daran liegt, dass die Gesellschaft es nicht anerkennt. Unangemessen in die Intimsphäre von Menschen ein und beschränkt sie in ihrer Selbstbestimmung. Das Gesetz atmet den Geist der 70er Jahre. Es ist vor über 40 Jahren in Kraft getreten. Damals wollte der Staat Menschen helfen, die man allerdings für psychisch krank hielt. Und er stellte dafür hohe Hürden auf. Diese Hürden sind menschenverachtend und entwürdigend. Wer nach dem transsexuellen Gesetz seine Person... Es bedarf einer ärztlichen Feststellung. Mit Geisteskrankheit hat das nicht in erster Regel was zu tun. Das ist jetzt Interpretation von der Dame. Das wird auch in Psychiatrie-Handbüchern für die Ärzte selber, die es in ihrer Ausbildung lesen, anders formulieren. Also, die tun es nicht pathologisieren. Also, da habe ich es erst. Ist keine psychische Krankheit. Es ist eine Genderdysphorie. Genau. Es ist ein medizinischer Zustand. Aber Krankheit, ja, kann man natürlich reißerisch irgendwie so ausdrücken, ne? Naja, ich würde schon sagen, dass es nicht ganz gesund ist, wenn man irgendwie ein Mann oder eine Frau ist biologisch und das aber nicht so sieht. Also. In den ernsthaften Fällen, wo das der Fall ist, ist das ja eine psychische Störung, aber das einfach als Krankheit zu bezeichnen, ne, weil eine Krankheit impliziert ja wieder, dass es was Schlimmes ist, was geheilt werden muss. Ja, wir reden hier über einen psychologischen Zustand. Das ist nochmal eine ganz andere Angelegenheit. Ja gut, aber das Leid kommt dazu, dann ist es auch vielleicht als Krankheit zu definieren. Und wenn du halt eine Operation hast, die du als Lösung deines Zustands ansiehst, ist das doch auch wie eine Krankheit. Ja, also es ist keine Krankheit, wo der Mike Pence kommt und dann gibt er dir Elektroschocks und dann bist du geheilt. Darum geht es nicht. Aber so wird es hier dargestellt. Es ist auch keine Krankheit, das Gesetz gibt das so nicht her. Im Standesamt dann deinen Namen änderst und dann bist du geheilt. Das ist auch nicht so, ne? Normalerweise nicht. Stand wechseln wollte, erzählte einen sehr hohen Preis. Sterilisation, Scheidung, der Zwang, den Körper anzugleichen und pathologisierende, in der Regel psychologische Gutachten. Das war bis 1970 oder was, ja? Danach ja, das weiß ich auch nicht mehr, bis wann das war, aber aktuell ist das, glaube ich, nicht mehr der Fall. Ja. Also das Transsexuellengesetz in der derzeitigen Form ist seit dem 10. September 1980 gültig und wurde ständig reformiert. Alles, was vorher war, darüber reden wir doch gar nicht. Wir reden doch jetzt von der aktuellen Gesetzeslage, die so schlimm ist, dass sie geändert werden muss. Ja, doch, ich glaube, sie geht ja, darauf zurück. Wir können auch darüber reden, was im Jahr 1750 los war. Was wurde mit Transgender-Leuten damals gemacht? Das will ich gar nicht wissen. Ich hab die Tage einen Fall von einem Transgender gelesen, der 1947 war es, glaube ich, in den USA in eine psychiatrische Klinik rein ist und eine Geschlechtsumwandlung gefordert hatte. Und dann meinten die, wir können nicht für eine Lobotomie begeistern, aber Geschlechtsumwandlung geht nicht. Oder was, 10 Jahre später, ich weiß es nicht mehr. Ich habe die Tage einen Zeitungsartikel drüber gelesen. Also das Ding ist halt, dass du halt historisch, weiß ich nicht, Medizin war halt nicht so fortgeschritten vor 50 bis 80 Jahren. Auf der anderen Seite feiern sie heute ja noch, dass sie irgendwie im Iran oder in irgendwelchen asiatischen Ländern, ich weiß nicht, ob China war, dass sie da ja quasi den Homosexuellen sagen, das geht nicht, was du hier machst, aber als Frau leben, das kannst du. Und dann ist es okay. Ja, in Iran hat ja so eine extrem hohe Anzahl an Transsexuellen, weil du darfst nicht schwul sein, aber du darfst halt trans sein. Also. Ja, ich meine, gut, ich sag nur Bacebasi, das ist halt nochmal eine ganz andere Angelegenheit. Hm. Wir reden über Deutschland. Viele dieser rigorosen Voraussetzungen wurden sukzessive vom Bundesverfassungsgericht inzwischen gekippt und außer Kraft gesetzt. Doch nach wie vor können transgeschlechtliche Personen nur dann ihren Geschlechtseintrag und ihren Vornamen ändern, wenn im Rahmen eines Gerichtsverfahrens 2 Sachverständigengutachten eingeholt wurden. Diese Gutachten müssen Ihnen bescheinigen, dass Sie sich tatsächlich einem anderen Geschlecht zugehörig fühlen als dem in der Geburtsurkunde eingetragenen Geschlecht. Diese Begutachtung und das Verfahren vor einem Gericht, die sind nicht nur langwierig und teuer, sind auch zutiefst demütigend, vor allem aber sind sie vollkommen überflüssig. Denn niemand kann die Geschlechtsidentität eines Menschen überprüfen. Vollkommen überflüssig. Da frage ich mich, wie die das bisher gemacht haben, wenn das niemand kann. Ja, und wie ist das mit einem selber? Kann man das dann für sich selber prüfen, welche Identität man hat? Wenn man das eh nicht prüfen kann, warum braucht man das dann überhaupt ändern? Ja, so, ich keine Ahnung. Du kannst es ja eh nicht. Gender. Kann ich mich demnächst auch in braunäugig ändern oder so? Daher werden wir die Begutachtung abschaffen und endlich Selbstbestimmung ermöglichen. Denn wir leben in einer freiheitlichen und vielfältigen Gesellschaft. Die Gesellschaft ist an vielen Stellen schon weiter, als unsere Gesetze es sind. Das ist dieses Fake it till you make it, von dem die Leute mal reden, oder wie? Die sagen einfach so lange, die Gesellschaft ist vielfältig, bis sie es wird, oder was? Es wird Zeit, dass wir die rechtlichen Rahmenbedingungen an die gesellschaftliche Realität anpassen. Wir hängen übrigens auch im Vergleich zu anderen europäischen Staaten hinterher. Hallo, ich bin die Familienministerin. Ich habe gerade von Sein ein Sollen abgeleitet. Das ist kein Fehlschluss. Ich bin sehr klug. Ja. Und wir finden, das steht Deutschland nicht gut zu Gesicht. Es gibt ferner nicht nur transgeschlechtliche Menschen, sondern zum Beispiel auch intergeschlechtliche Menschen. Diese Personen können den Personenstand... Ja, das sind ganz andere Leute mit ganz anderen Sachen und hat damit überhaupt nichts zu tun. Dankeschön. Ja, im Gegenteil, da reiten sie doch drauf rum, beziehungsweise die werden ja plötzlich ausgenutzt für die Ideologie. Derzeit wechseln, wenn sie mit einer ärztlichen Bescheinigung nachweisen, dass sie eine körperliche Variante der Geschlechtsmerkmale haben. Wie auch transgeschlechtliche Menschen können sie statt weiblich oder männlich inzwischen auch die Kategorie divers wählen. Mit dem Selbstbestimmungsgesetz soll es zukünftig eine einheitliche Regelung für alle Menschen geben, deren Geschlechtseintrag im Personenstandsregister nicht ihrer Geschlechtsidentität entspricht. Was steht also nun in den Eckpunkten zum Selbstbestimmungsgesetz? Das wird auch noch interessant werden, weil was ich da jetzt gerade raushöre, es hieß ja immer, nee, das mit dem Divers, das hat ja alles Hand und Fuß, das kann ja nicht einfach jeder hingehen und sagen, ich bin jetzt divers, weil da muss man ja dann nachweisen, dass man ja halt irgendwie so ein intersexuellen Ding hat, aber wenn sie jetzt sagt, ja, das vereinheitlichen wir dann gleich schon mal, bedeutet das für mich ja dann, dann kann auch wieder jeder hingehen und sagen, er wäre jetzt divers oder wie, nicht binär oder so. Keine Ahnung, was vereinheitlichen bedeutet in der Beziehung. Mir ist es wichtig zu betonen, dass sich das Selbstbestimmungsgesetz ausschließlich auf die Änderung des Vornamens und des Geschlechtseintrags bezieht. Das heißt, körperliche, geschlechtsangleichende Maßnahmen stehen eben nicht im Gesetz. Sie werden weiterhin auf Grundlage fachmedizinischer Regelungen zu entscheiden sein. Das Selbstbestimmungsgesetz ändert hier gar nichts. Für die Änderung allein des Vornamens bzw. des Personenstandes soll hingegen künftig die Erklärung von dem Standesamt ausreichen. Die Vorlage eines ärztlichen Attestes oder von Gutachten und ein Gerichtsverfahren sind dann nicht länger erforderlich. Für Minderjährige ab 14 Jahren soll gelten, dass die Erklärung selbst allerdings mit Zustimmung der Sorgeberechtigten abgegeben werden kann. Wenn die Sorgeberechtigten nicht zustimmen, dann kann das Familiengericht die Entscheidung der Eltern auf Antrag des Minderjährigen ersetzen. Genauso wie eben in allen anderen Konstellationen des Familienrechts auch. Ich finde es hochinteressant, dass man das mit dem Minderjährigen macht, weil von den Kindern, also von den Jugendlichen, von den Heranwachsenden, die eine Genderdysphorie haben, wachsen 50% wieder raus und sind danach normale Erwachsene. Wo das nur eine Phase ist, und da finde ich das total interessant, dass man aber, obwohl es eine Phase ist, dass man das umgehen kann, eventuell. Ich meine, es ist eine 50-50. Ich gesagt, dass sie das gegen die Eltern entscheiden könnten oder dass sie gegen ihre Eltern das einreichen. Das wird aber nicht so sein. Es kann vielleicht mit einem Elternteil gegen den anderen zusammen dann vor Gericht gegangen werden. Aber sicher strengen die Kinder mit 14 keinen Gerichtsprozess an. Das ist schon sehr überspezifisch. Im derzeitigen Gesetz wird es einfach nur so geregelt. Für eine geschäftsunfähige Person wird das Verfahren durch den gesetzlichen Vertreter geführt. Punkt. Ja, also wie ist das mit Rechten für Minderjährige? Wann ist man voll geschäftsfähig, teilweise geschäftsfähig? Darum geht es. Ja, es wird ein Sonderzustand für 14-Jährige eingeführt, der in allen anderen rechtlichen Bereichen einfach nicht gegeben ist. Ja, also geschäftsunfähige Personen, minderjährig, Punkt. Ja, wie gesagt, das derzeitige Gesetz. Scheint nicht so zu sein, dass sie das wirklich gemacht haben. Das, ja, also schreiben sie hinterher genauer. Ja, schauen wir. Muss man jetzt wirklich für jeden einzelnen Rechtsakt sagen, okay, das darfst du ab 12, das darfst du ab 14, das darfst du ab 16, ne, wählen ab 16, ja, nicht, voll ne? Geschäftsfähig, natürlich erst ab 18, ne, also Ausbildung mit 16 darfst du nicht ohne deine Eltern, ohne deinen gesetzlichen Vertreter durchführen, da entscheiden deine Eltern weiterhin, aber mit 14 darfst du dein Geschlecht schon ändern, da wird einfach ein Sondertatbestand gemacht, nur für diese eine Sache. Da gibt es eine gesetzliche Regelung dafür. Dafür haben wir die Geschäftsfähigkeit in Deutschland gesetzlich etabliert. Aber die Selbstbestimmung, Price. Die Selbstbestimmung. Ja, warum die Selbstbestimmung ab dem dritten Monat nach der Entbindung? Hallo? Gericht orientiert sich dabei, Sie wissen es, am Kindeswohl. Ja, dann ist ja alles klar. Also wenn das Gericht natürlich das Kindeswohl auch bedenkt, dann kann sich ja wohl niemand beschweren. Also genau, da kann doch nichts schief gehen. Bis zum 14. Lebensjahr können nur die Eltern die Erklärung für das Kind abgeben. Die Familien haben zusätzlich die Möglichkeit, sich beraten zu lassen, zum Beispiel bei Jugendämtern, aber auch bei speziellen Beratungsstellen. Geleitet von Transaktivisten oder wie? Auch aus dem Verbände- und Vereinsbereich. Und hierzu, ja, hier wird auch wieder ein Sondertatbestand geschaffen. Tut mir leid, dass ich da so drauf rumhake, aber wir haben eine gesetzliche Regelung dafür, deswegen muss ich da nochmal drauf immer wieder zurückgehen. Irgendwelche Verbände, irgendwelche zuständigen Leute, da wird hier in denen einfach eine Kompetenz eingeräumt. Das ist alles gesetzlich geregelt. Ja, normalerweise wir haben Sachverständige, die mindestens zwei Sachverständige müssen unabhängig voneinander tätig werden. In ihren Gutachten haben sie dazu Stellung zu nehmen, ob sich nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft das Zugehörigkeitsempfinden des Antragstellers bzw. Antragstellerin mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr ändern wird. Das ist die derzeitige gesetzliche Regelung. Und das ist nicht gut genug, deswegen muss es geändert werden. Wir müssen irgendwelchen NGOs und irgendwelchen anderen Leuten einfach das Recht zusprechen, das zu machen, aber nicht mehr mit diesem Faktum nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft. Also es wird einfach nur ausgehöhlt. Sorry, dass ich so drauf rumreite, aber ich mache den 1:1 Vergleich zum derzeitigen Gesetz. Die Beratungsstrukturen stärken. Nach einer Änderung des Geschlechtseintrags und der Vornamen gilt für eine erneute Änderung grundsätzlich eine Sperrfrist von einem Jahr. Damit wollen wir die Ernsthaftigkeit des Änderungswunsches sicherstellen. Die Frage, mit welcher Bezeichnung... Achso, ja, genau. Von wegen Gutachten oder so, das ersetzt der Justizminister durch den strengen Blick des Standesbeamten, so nach dem Motto, dass er das erklärt. Ja, da kommen wir auch gleich noch zu. Ja, genau. Nach dem Motto, lol, wir haben Silvester, ich ändere mein Gender. Ernsthaft. Ja, aber geht nur erst wieder nächstes Jahr. Du bist für ein ganzes Jahr ein Mädchen. Wenn ich schon mal erwartet habe, ne? 12 Monate, also das sind ja selber eingebrockt. Eltern nach einer Änderung des Geschlechtseintrags in der Geburtsurkunde ihrer Kinder eingetragen werden, wird mit der Abstammungsrechtsreform geregelt werden. Sie wissen, sie ist ebenfalls in dieser Legislaturperiode vorgesehen. Für die Zwischenzeit werden wir für die betroffenen Personen eine Interimslösung vorlegen. Das Selbstbestimmungsgesetz wird ein bußgeldbewährtes Offenbarungsverbot enthalten. Das heißt, es kann ein Bußgeld verhängt werden, wenn vorsätzlich der Wechsel des Geschlechtseintrages oder des Vornamens einer Person ausgeforscht und gegen ihren Willen offenbart wird. Ja. Punkt. Du sagst es. Da gibt es Ausnahmen. Das Offenbarungsverbot gibt es auch. Ja, das ist der Paragraph 5 von dem Gesetz. Ja, also. Es dürfen die zur Zeit der Entscheidung geführten Vornamen ohne Zustimmung des Antragstellers nicht offenbart oder ausgeforscht werden, es sei denn, dass besondere Gründe des öffentlichen Interesses dies erfordern oder ein rechtliches Interesse glaubhaft gemacht wird. Du hast eine Person des öffentlichen Rechts, die in der Öffentlichkeit steht, wo einfach der Werdegang für die Öffentlichkeit irgendwie interessant ist. Oder du hast ein rechtliches Interesse. Heißt, nehmen wir einfach mal den Fall an, du hast jemand, der Schulden hat und der wechselt dann seinen Namen. Und dann sagt er, ja, Moment mal, aber der Vollstreckungsbescheid geht doch für den Manfred und nicht gegen die Manuela. Und ich bin doch die Manuela. Deswegen, du darfst mich nicht deadnamen. Das ist, darfst du nicht. Nein, rechtliches Interesse wird glaubhaft gemacht, dass man sich nicht da irgendwelche rechtlichen Kleinigkeiten dem Rechtsstaat entziehen kann. Also dieses Offenbarungsverbot haben wir derzeit. Das ist jetzt schon Gesetz. Ja, es geht um mehr so um Veröffentlichung. Nur nebenbei. Ja, die sind schon ewig da irgendwie drauf, dass das so das ultimative Böse ist, dass man den Leuten antun kann. Deadnaming. Ja, aber ich das Ding ist doch, du siehst es halt auch. Ich keine Ahnung, wenn du keine Gesichts-OP bekommst, wo du Knochen abschabst und so, siehst du das halt einfach. Also ich keine Ahnung. Es tut mir leid. Gut, vielleicht nicht, wenn du 10 Bier getrunken hast, sondern in der Bar stehst. Fehler passieren, ein Quatsch. Aber ich, keine Ahnung, ich was auch immer. Wenn du in der Panoramabar in Berlin bist und hast schon ein paar Intus und wer weiß noch was, ne, dann kann sich der Abend interessant entwickeln, da hast du recht. Damit wollen wir ein Zwangs-Coming-out durch Privatpersonen oder durch Behörden verhindern. Durch Privatpersonen auch. Privatpersonen, also, ja. Und die werden gar nicht von der Strafe betroffen, hat sie irgendwie intern noch gesagt, meine ich. Ja, guck mal. Naja, schauen wir doch. Ja, kommen ja auch noch Fragen. Und noch ein weiterer Punkt ist mir wichtig. Durch das Transsexuellengesetz ist viel Unrecht geschehen. Menschen mussten sich scheiden lassen, sterilisieren lassen, sich Operationen unterziehen, nur um ihrer Geschlechtsidentität anerkannt zu werden. Und daher ist es auch an der Zeit, dass wir für dieses Unrecht uns bei den Betroffenen entschuldigen und sie entschädigen. Werte Zuhörende, das geplante Selbstbestimmungsgesetz... Warum mussten die das? Was steht im Gesetz, dass sie das mussten? Oder ist das eine Auslegungssache von den Gutachtern, die Sachverständigen gemacht haben? Mussten sie operieren lassen. Sie sagen, mussten sie scheiden lassen, das wird wahrscheinlich so gewesen sein, weil es ja noch nicht so lange so ist, dass überhaupt jemand anders als ein Mann und eine Frau heiraten dürfen, dann war das da wahrscheinlich so personenstandsmäßig. Also wer weiß, wie wird denn ins Vergangenheit zurückgegriffen oder wie ist das dann zu verstehen? Also, dass irgendwer gezwungen wird, eine Operation durchzuführen, das geht in dem Gesetz nicht direkt hervor. Der Rechtsweg, also was im Gesetz steht, ist, weil der Antragsteller sich einem seiner äußeren Geschlechtsmerkmale verändernden operativen Eingriff noch nicht unterzogen hat, das kann ein Gericht festsetzen. Allerdings gegen diese Entscheidung steht dem Beteiligten eine sofortige Beschwerde zu, die hat keinen Rechtscharakter. Also, wer wird hier gezwungen? Ne, das Gericht entscheidet, man hat rechtliche Einspruchsmöglichkeiten, man kann neue Gutachter sich holen, das gibt das Gesetz alles her. Und ich meine, mit Scheidung, da sind wir im persönlichen, sozialen Bereich, da sind wir halt im Bereich der freien Entscheidung. Ja, ich meine, jede Person darf sich scheiden lassen von seinem Ehepartner aus Gründen, die in ihrem eigenen Ermessen erliegt. Da sind wir im Scheidungsrecht. Das hat mit dem transsexuellen Gesetz überhaupt nichts zu tun. Oder verändern wir das Scheidungsrecht jetzt auch noch? Ah nein, wir machen einen Spezialfall. Ja, also es hat mit Sicherheit, wie gesagt, insoweit was damit zu tun. Eine Sache, aber wir müssen wie bei der Altersgrenze für diesen speziellen Fall eine extra Sache machen, die allem anderen widerspricht, was in der Rechtsprechung derzeit stattfindet. Also es wird schon so gewesen sein, wenn du jetzt nur als Mann und eine Frau heiraten darfst, dass wenn dann eine von diesen Personen sein Personenstandsding ändert, so dass er dann auch entweder ein Mann oder eine Frau ist, dass dann diese Ehe dann halt nicht mehr sein kann. Das wird schon so gewesen sein, als das noch so war. Ja gut, ich meine, bei der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft ist das ja derzeit auch nicht mehr Rechtslage. Ja, das war vielleicht 1980 so, vielleicht 1970. Vielleicht auch 1750, aber wir reden doch von heute. 5 Jahre her oder so. Oder wann war das? Vor 5 Jahren, glaube ich, ne? Mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ehe für alle. Ehe für alle, ja. Hashtag Ehe für alle. Ja, aber wie gesagt, wir reden von den heutigen Verhältnissen. Heute spielt es keine Rolle mehr. Gleichgeschlechtliche Eintragungen vor dem Standesamt sind der gesetzlichen Ehe fast gleichgestellt. Da gibt es noch ein paar Ausnahmen, soweit ich weiß. Und natürlich ist es ein etwas komischer administrativer Akt, das Ganze umschreiben zu lassen. Aber ehrlich gesagt, wenn du dir selber eine geschlechtliche Umwandlung mit ärztlichen Begleitungen, mit Hormonen, mit Operationen, wenn du dir das selber alles zumutest, dann ist der akademische Akt, das Ganze, die richtigen Unterlagen beim Standesamt einzureichen, glaube ich, das kleinste Problem. Ja, aber jetzt für was müssen die denn entschädigt werden? Dafür, dass sie da die ganzen Operationen bekommen haben und so weiter, oder wie? Also, ich finde es ein bisschen übertrieben, die Aussage. Vor allen Dingen, weil ja die Leute sich da auch daher mehr oder weniger reinbegeben haben in diese Sachen, weil sie das eben unbedingt durchziehen wollten mit ihrem Geschlechtswechsel. Aber ich, wie gesagt, ich reite da jetzt die ganze Zeit drauf rum. Ja, ich weiß auch nicht, worauf es sich jetzt bezieht. Der stand ja nicht im Gesetz, halt, dass einer sich hier. Ich glaube, das ist vielleicht auch wieder jetzt irgendwie eine Vermischung oder so, weil wo sie auf jeden Fall ja dieses Problem haben, ist bei dem intersexuellen Ding. Ne? Also da war das ja früher sogar gang und gäbe. Da habe ich mal vor Jahren, als es bei ARD noch vernünftige Dokumentationen gab, eine gesehen, wo sie da so mehrere Leute hatten, die sich halt später dann als Mann identifiziert haben, wo die, also der eine von denen hat halt gesagt, ja, die, was sie halt gemacht haben, ist, sie haben sich halt gedacht, einfach so, naja, den Penis, den nehmen wir einfach weg und dann machen wir einfach ein Loch, so, das ist das Einfachste. Und deswegen haben sie die Leute dann einfach, wenn das nicht eindeutig war, haben sie die dann halt einfach zu Frauen immer gemacht und sich gedacht, ja, wird schon passen. Und das passt aber nicht. Und das ist so eine Geschichte, aber da reden sie überhaupt nie von. Da ist auf jeden Fall den Leuten da Unrecht getan worden. Mhm. Und ja, aber weiß ich nicht, ob es sich jetzt darauf bezieht, aber es hat ja wiederum mit Transsexualität nichts zu tun. Das ist Intergeschlechtlichkeit. Ja, und wir reden hier ja darüber, dass das Gesetz über die Änderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen, in Klammern transsexuellen Gesetz, dass das unmenschlich ist und das müssen wir über den Haufen kippen. Und jetzt sind wir, genau wie bei der Altersgrenze, sind wir beim Scheidungsrecht wieder auf einem ganz anderen Zug. Was hat das mit dem transsexuellen Gesetz zu tun? Im transsexuellen Gesetz steht dazu gar nichts drin. Die laufen immer im Windschatten von den Intersexuellen sozusagen. Das sind die Rechtfertigungen und da laufen die dann einfach immer hinterher. Wird das Leben für trans- und intergeschlechtliche Menschen verbessern? Es wird geschlechtliche Vielfalt anerkennen. Wir setzen damit ein wichtiges Signal für die gleichwertige Zugehörigkeit dieser Menschen zu unserer offenen und freien Gesellschaft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Paus. Herr Buschmann. Ja, ganz herzlichen Dank an den Gastgeber, an Sie, meine Damen und Herren, auch an dich, liebe Lisa. Es ist ja viel spekuliert worden im Vorfeld dieser Eckpunkte. Mein Gott, was konnte man alles lesen? Umerziehungsprogramm, Genderideologie per gesetzlichem Zwang, Kulturrevolution, das war alles zu lesen. Kulturmarxismus. Geht's doch um Kulturmarxismus, wollte ich noch dazu fügen. Etwas ganz anderes. Wir lösen ein Stück weit ein Versprechen unserer Verfassung ein, nämlich jedem Menschen die Würde und die gleiche Freiheit zu geben, die eben jeder Mensch Kraft seiner Individualität verdient. Was hat das genau mit Würde zu tun, wenn ihr mich dazu zwingt, etwas zu sagen, von dem ich überzeugt bin, dass es nicht wahr ist? Was hat das mit Würde zu tun, Marco? Das sehe ich nicht als Menschenwürde. Würde haben ja nur die Vulnerablen, haben wir vorhin gehört. Die sind vulnerabel. Genau, Köterrassen darf man beleidigen. Ne, die Kartoffeln, genau. die haben keine Würde. Vulnerabel, auch nicht vulnerabel, ja. Genau. Ja, aber die besonders geschützten Gruppen, die sind halt besonders geschützt, weil sie als besonders geschützt definiert sind. Und deswegen machen wir da jetzt was, damit es so gleich ist wie bei allen, die das Versprechen unseres Grundgesetzes. Selbstbestimmung. Und wir lösen auch ein Stück weit ein Versprechen ein, das wir den Menschen gegeben haben, nämlich unser Land freier, offener und moderner zu machen. Und dieser Anspruch gleicher Freiheit für alle, den hat der erste Justizminister dieses Landes mal auf eine wunderbare Formel gebracht. Thomas Dehler hat nämlich mal gesagt, Freiheit heißt auch die Freiheit, man selbst sein zu können. Die Freiheit, man selbst sein zu können. Und wenn Menschen Ja, Sophismen. Wunderbare Sophismen. Ja, die machen alles besser. Statt Argumente nämlich alten Sprüche kloppen. Zitate kloppen. Modern, ja, und wir haben ja auch andere Gesetze, die Leute ein. Da gibt es ja diesen Typ, der mal nackt durch die Stadt gelaufen ist in Berlin. Das ist halt auch nicht erlaubt. Also da schränken wir doch auch Leute ein und sagen hier, dann müsst ja alles frei sein. Dann, keine Ahnung, dürfen Katzen mit Hunden. Ja, wobei ich sage, wenn die Leute unbedingt nackt durch die Gegend laufen wollen, sollen sie es doch machen. Also, ja, aber jetzt warte mal. Die moderne Zivilisation ist eigentlich nur im Grunde eine große Verschwörung, die dich dazu zwingen möchte, Hosen zu tragen. Ja, mag sein. Aber was ich auch so nett fand, eben bei der Scheiße von ihm hier, ist dieses Ding von wegen, wir werden jetzt modern. Wie sagte schon der alte Typ, der schon lange tot ist, dies, das, jenes. Ja, wir werden jetzt modern. Alles klasse. Aber pass mal auf, ich habe jetzt mal direkt zwei Zitate von dem Thomas Dehler, den er gerade zitiert hat. Und der hat sich einfach ein schönes Zitat rausgesucht, auf diese Situation umgemünzt. Ich sage jetzt einfach mal zwei Zitate und dann muss ich, glaube ich, gar nichts mehr dazu sagen. Zitat Nummer 1. Recht ist, was der Freiheit dient. In Klammern zerschmettert, was ich sage. Ich wollte gerade sagen, geile Scheiße. Geh in den Wald, ist das zweite Zitat. Oder? Genau. Und jetzt kommt Zitat Nummer 2. Wo der Marxismus herrscht, kommen die Deklassierten, die Defekten, die Minderwertigen zur Herrschaft. Thomas Dehler hat er gerade zitiert, habe ich hiermit auch zitiert. Herzlichen Glückwunsch. Interessante Zitate. Jupp. Menschen eine Identität haben, eine geschlechtliche Identität, die gehört zur eigenen Identität dazu, die vom... Und wir von der identitären Bewegung fördern ihre Art von Identität. Jedem Geschlecht sein eigenes Land oder so. Biologischen Geschlecht abweicht, dann haben auch diese Menschen den Anspruch auf Würde und auf gleiche Freiheit wie alle anderen auch verdient und haben es genauso verdient, auch vom Staat mit Respekt und Anstand und diesem Anspruch gleicher Freiheit für alle behandelt zu werden. Das ist ein Stück weit auch unsere Identität als Gemeinwesen. Denn das ist eben der Unterschied zwischen einem Land mit einer humanistischen Tradition und das sich als liberale Demokratie versteht von anderen Staaten. Ja, ich habe das gerade gesagt, Iran, ne, dieses Ding, und das ist ja, das wird ja als positives Beispiel genannt von so Aktivisten, bei solchen Geschichten. Also, was hat das mit Freiheit zu tun und liberalem Staat? Also, ja, quasi so ein bisschen vor sich hin, ne? Hat ihm wahrscheinlich irgendwie einer aufgeschrieben, dass er das sagen soll. Ja, Sophismus halt. Und diesem Anspruch, den wir als Gemeinwesen haben sollten, den unsere Verfassung hat gegenüber jedem einzelnen Menschen, jedem Menschen, der mit sich selber eine Identität ausgemacht hat, mit Anstand und Respekt zu begegnen, diesem Anspruch ist das Transsexuellengesetz nicht gerecht geworden. Lisa Paus hat es gesagt. Über viele Jahrzehnte haben wir diese Menschen wie krank behandelt, als ob etwas mit ihnen nicht stimme. Wir wissen, dass es nicht der statistische Normalfall ist, aber wir wissen, dass es trotzdem ein Stück weit normal ist, dass es Menschen gibt, deren sexuelle Identität von ihrem biologischen Geschlecht abweicht. Wir kennen das aus der Geschichte, wir kennen das aus vielen anderen Kulturen. Es ist nicht normal, aber es ist auch normal, weil, ich schwabel mal vor mich hin, habt ihr ihm gerade zugehört? Er hat auf der einen Seite gesagt, es ist normal, auch wenn es nicht statistisch normal ist. Oder ich meine Güte, hört er sich selber zu. Ich meine, die Statistiken gehen ja auseinander zwischen einer von 30.000 und einer in 500, der es scheinbar haben soll. Also, ja, ich glaube, in diesem Punkt, da sind sie einfach komplett in diesem Ding gefangen, von wegen, es ist ja alles Vielfalt und es ist ja alles ein Spektrum und wer ist schon zu 100% sowieso auf allen Punkten, die man erwarten würde von einer Frau, von einem Mann, wie auch immer. Es gibt ja Leute, die hier irgendwie mehr so sind oder da irgendwie mehr so oder dies gut finden oder das gut finden oder mich erinnert es halt an die Folge in den Simpsons, wo der Skinners vor den Frauen steht und sagt, Frauen und Männer sind unterschiedlich und die Gleichheit der Unterschiedlichkeiten, das ist das, was wichtig ist. Und einfach nur nach Worten ringt. Also, ja, so nach 3 Versuchen, weil sie ihn vorher ausgebuht haben. Ja, genau. Also erstmal sehr schönes Standbild gerade. Und nochmal, wir reden hier über Gesetzesgrundlagen. Ja, es kann ja sein, du hast Gutachter und Richter, die die ganzen Sachen eingeschätzt haben. Vielleicht haben die keine gute Arbeit gemacht und haben das Ganze falsch eingeschätzt und sind im minimalsten individuellen Bedarfsfall, wo es halt doch rechtmäßig war, nicht auf die Bedürfnisse dieser Person eingegangen. Aber das liegt nicht am Gesetzestext. Das liegt dann an den Personen, die da quasi dran beteiligt waren. Deswegen das Gesetz zu ändern. Es steht nicht im Gesetz, dass die Leute so diskriminiert werden sollten oder dass es als Krankheit angesehen wird. Das steht nicht im Gesetz drin. Und wir reden hier über Gesetze. Statistischer Normalfall, aber es ist normal, dass es Menschen gibt, bei denen das der Fall ist. Und deshalb haben sie einen respektvollen Umgang verdient, wenn ihnen der Staat gegenübertritt. Und das wollen wir jetzt verwirklichen, weil diese Pathologisierung, diese Behandlung wie krank, eben durch nichts zu rechtfertigen ist. Ja, das ist eine Debatte, die in der Medizin und unter Psychotherapeuten längst entschieden ist. Alle Fachgesellschaften, auch die WHO, haben gesagt, das ist keine Krankheit, sondern es ist, auch wenn es nicht der statistische Normalfall ist, trotzdem ein Stück Normalität. Und ja. Nee. Also es ist nicht krank, aber es ist krank, aber nicht statistisch, weil Gründe. Ich meine, er ringt um Worte, er versucht es höflich auszudrücken, aber das Ding ist halt einfach, es ist halt nicht normal. Und das Ding ist, sei halt anders. Ja, also und das ist doch ja nicht schlimm. Dieser Punkt, wo die Leute da stehen und schon ihre Messer wetzen, ne? Das ist ja wirklich, und das ist ja nicht erst seit neuestem so. Ich habe mir jetzt die Woche mal wieder durchgelesen, das habe ich hier bestimmt schon 3-mal bei Weltraum auch vorgestellt über die Jahre, die Rücktrittsforderung an den Querbeauftragten. Das war jetzt nicht der Querbeauftragte Herr Lehmann, sondern damals noch bei der Piratenpartei der Querbeauftragte Ali Utlu, der sich mal drüber lustig gemacht hat, dass es bei der Grünen Jugend so ein Formular gab, wo man nur ankreuzen konnte, weiblich oder nicht weiblich. Und der Ali Utlu als schwuler Mann hat sich ja darüber lustig gemacht, dass die Grüne Jugend da die Männer quasi abschafft und sie durch nicht weibliche ersetzt. Und das wurde ihm ja dann von lauter so superschlauen Progressiven in der Piratenpartei heftig vorgehalten. Und die haben dann halt gesagt, ja, wenn du nicht sehen kannst, dass das in Wahrheit transfeindlich ist, dann solltest du zurücktreten und bla bla bla bla bla. Das war so einer von den ersten Momenten, wo sie sich da irgendwie richtig gezofft haben. Und in diesem ganzen offenen Brief, den sie da, oder eigentlich, also er hat den offen gemacht, also es war eigentlich nur ein privater Brief, von wegen, ja, jetzt tritt man hier zurück, Rücktrittsforderungen, der hat die halt veröffentlicht. Aber diese ganzen Vokabeln, die da drin stehen, auch dieses ganze Genderdeutsch mit Sternchen und diesem ganzen Scheiß, das ist halt heutzutage einfach überall. Und das war damals so ein Nischending in der Piratenpartei von so ein paar Irren. Und das ist jetzt überall. Und du hast die Leute mit ihren gewetzten Messern überall stehen. Ja, ich erinnere mich, war das die Uni Kassel oder Uni Augsburg, die beim Antrag nur noch Flinter und männlich hatte? Irgendwie aus Auswahlkriterien. Kann auch sein. Männlich und Flinter. Ja, aber da war es damals halt weiblich und nicht weiblich in der Liste. Und deshalb wollen wir mit diesen Menschen respektvoller umgehen und das alte Transsexuellengesetz war nicht respektvoll. Es hat in jedem Schritt den Menschen zu verstehen gegeben, eigentlich stimmt was nicht mit euch. Diese Menschen mussten Gutachten für sich erstellen lassen. Man muss sich immer wieder vor Augen führen, was es bedeutet. Gutachten, das klingt ja irgendwie so schnell. Die Leute mussten bei 2 unterschiedlichen Gutachtern sich wie Kranke behandeln lassen. Die mussten zum Teil intimste Fragen beantworten. Und das hat Menschen extrem belastet, diese Gutachten. Intimste Fragen beantworten bei einem Gutachten. Ich meine, hallo, was ist denn bitte, wenn das Finanzamt bei dir vor der Tür steht? Was ist, wenn das Gesundheitsamt bei dir vor der Tür steht? Was ist, wenn das Jugendamt bei dir vor der Tür steht? Musst du da auch vielleicht intimste Fragen beantworten? Ja, also das ist hier Framing, reines Framing. Ja, im Gesetzestext steht, die Gutachten müssen zwei Sachverständige machen, ja, die aufgrund ihrer Ausbildung und ihren beruflichen Erfahrungen mit dem besonderen Problem des Transsexualismus ausreichend vertraut sind. Die müssen unabhängig voneinander sein, so, und die müssen nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft das Zugehörigkeitsempfinden des Antragstellers mit hoher Wahrscheinlichkeit feststellen und dass sich das auf absehbare Zeit nicht mehr ändern wird. Das sagt das Gesetz. Hallo? Ja, Fülle, was Sie ja meinen, triviale Sache, was halt dieses Personenstandsregelung ist, aber es ist ja eigentlich keine triviale Sache. Also. Und wer weiß, was da noch alles draus werden wird, an was sie da dann später noch für Rechte und Diskriminierung. Also wir haben ja aus dem Ausland schon diese Beispiele. Na, mit irgendwelchen Wachs meine Hoden oder keine Ahnung wie was. Weil sonst ist es Diskriminierung. Ja, da sind sie, glaube ich, nicht mit durchgekommen, aber da kann ich mir schon so einiges vorstellen. Also bei uns geht es ja schon los mit irgendwie die Bahn braucht noch eine Anrede, eine dritte, ansonsten geht die Welt unter und das ist ja dann überhaupt nicht wertschätzend oder was weiß ich nicht was. Ja, also... Ja, finde ich auch sehr gut, was gerade im Chat gesagt wurde. Geschlecht und Intimität haben nichts miteinander zu tun. Ne? Der Meister Eckhardt hat recht. Ja. Ja, wir hatten ja auch dieses Interview mit diesem Dorsa Tatz, der so ein Experte war. Ich weiß nicht mehr genau, Sexualtherapeut oder irgendwie so. Nee, das war ein richtiger Psychiater. Also ja, und der hat ja zum Beispiel auch darüber geredet. Und das haben Leute ja auch irgendwie gebracht im Zusammenhang damit, dass es da irgendwie auch um Masturbation, solche Geschichten irgendwie geht. Und er hat das ja explizit angesprochen, dass das irgendwie gerade bei Frauen irgendwie ein Problem wäre, dass sie das irgendwie dann, weil sie sowas nicht machen und da kein Gefühl irgendwie für ihren Körper haben und dann irgendwie meinen, das war alles verkehrt oder so. Ein Drittel der Mädchen, wenn sie ihre erste Menarche haben, also mit der Menarche, sind halt unzufrieden, dass sie jetzt bluten und tun auch nicht masturbieren und haben dann eine negative Identifizierung mit der eigenen Rolle als Frau. Und das liegt oftmals an mangelnden Rollenbildern. Also. Ja, das klingt für mich so, als wäre das gar nicht so egal. Oder nur, um die Leute irgendwie zu ärgern. Oder zu erniedrigen oder so. Aber keine Ahnung, ich bin kein Arzt. Ich bin auch kein Jurist. Ich bin auch mittlerweile ganz stolz drauf, zumindest auf Letzteres. Das nächste Ding ist ja auch, dass sowas wie Genderdysphoria ganz gerne auftritt, wenn zum Beispiel die Mutter Depressionen hat. Also, wenn das Kind heranwachsend ist. Und dann ist halt auch wieder so eine Sache so, weiß ich nicht, vielleicht kommt dann mal die Oma vorbei oder die Tante und guckt ein bisschen nach der jungen Dame. So, vielleicht ist das dann besser, wie dass wir jetzt die junge Dame dann Tobi nennen oder so. Weiß ich nicht. Haben lange gedauert, sie waren kostenaufwendig und in jedem Schritt des Verfahrens hat der Staat den Menschen kommuniziert, eigentlich halten wir euch nicht für etwas Normales, wir halten euch für etwas Krankes, mit euch stimmt etwas nicht. Ja, wir halten euch für etwas Krankes, mit euch stimmt etwas nicht. Toxische Männlichkeit, schon mal von gehört, klingelt da was bei dir, Marco? Vor allem, ich habe die Tage erst eine Studie gelesen, toxische Männlichkeit. Das, was toxische Männlichkeit beschreibt, sind genau die Merkmale von Männlichkeit, die dazu führen, dass du eine niedrigere Depressionsrate in Männern hast. Also das, was sozusagen die Feministin als klassisch toxisch männlich beschreiben, ist das, wie ein Mann sein muss, wenn er nicht depressiv ist. Weil es total geil. Ja, gut, ich müsste also, die Studie raussuchen. Dass das als Humbug ist, sollte, glaube ich, klar sein, aber... Ja, und ich glaube halt auch, dass diese Geschichte, dass man das nicht mehr hinterfragt oder so, klar, die Leute reden ja immer vornehmlich von den Frauen, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, weil es einfach viel mehr gibt von homosexuellen Männern, und Ebe, du hattest da ja auch was rausgesucht gehabt, dass es, wie war das Verhältnis 5:1 oder so bei Genderdysphorie, Männer zu Frauen? 5:1, ja genau. Ja. Laut Sandok und Kamplans Synopsis of Psychiatry, Ausbildungsbuch für Psychiater in den USA. Ja, und jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Operationen oder so, aber dass die das überhaupt nicht für wahrscheinlich irgendwie erachten, dass dann jetzt in Zukunft jeder schwule Homosexuelle erstmal erzählt kriegt, naja, du bist ja ein bisschen weiblich oder so, dann bist du wohl eine Frau oder so. Weil das ist ja irgendwo auch normal. Ist ja zwar statistisch abweisen und bla bla bla, diesen ganzen Shit, den er da gerade erzählt hat. Dass sie das ja, den Leuten da jetzt in Zukunft dann alles immer erzählen. Vor allem, es gibt ja auch innerhalb der transsexuellen Community eine relativ stark vertretene Gruppe, die eben sich für die unblutige Transformation halt ausspricht, dass du halt eben zwar deinen Namen änderst und so alles, aber dass du das halt mit den Hormonen und das Wegschnibbeln alles und so weglässt, weil Medizin kann das einfach noch nicht und du wirst damit nicht wirklich glücklich. Also das Ding ist, dass die Transsexuellen, die Operation erhalten, schlechteres Outcome haben in Sachen Gesundheit, wie die, die halt keine Operation machen. Also ist aber auch so, dass die meisten keine Operation machen. Also, und das wird diesem Anspruch nicht gerecht, den wir als Gesellschaft haben sollten. Deshalb ändern wir das jetzt. Und das ist nach meiner Überzeugung nach eben auch richtig und entspricht auch dem Geist unserer Verfassung. Die wichtigsten Neuerungen liegen ja klar auf der Hand. Volljährige Personen, Menschen können eine Änderung ihres Geschlechtseintrags künftig beim Standesamt bewirken. Wir schicken sie nicht standardmäßig zum Amtsgericht. Und dafür ist ihre eigene Erklärung entscheidend. Und es findet eben keine Begutachtung mehr statt. Minderjährige können eine solche Änderung auch bewirken. Wir schicken sie nicht mehr zum Amtsgericht. Aber wenn du aus der Kirche austreten willst, musst du weiterhin zum Amtsgericht. Danke, Marco. Ja, bei euch in Hessen vielleicht. Also bei mir in Niedersachsen muss man auch nur zum Standesamt. Oder das reicht eigentlich auch schon. Viel wesentlichere Änderungen als Geschlecht. Aber ich meine, wenn wir das als Rechtsgrundsatz festlegen, warum nicht beim Finanzamt? Ey, meine Aussage zählt doch. Warum willst du Nachweise haben? Ja, aber das, wo ihr gerade drüber gelacht habt mit Religion und so, das ist ja überhaupt auch nochmal interessant, weil wir haben ja vor ein paar Jahren mal so ein super tolles Gesetz ins bürgerliche Gesetzbuch reingeschrieben, weil wir Knaben weiterhin beschneiden dürfen. Und das ist ja auch so eine tolle Geschichte, das haben sie ja damals gerechtfertigt mit, naja, die Eltern entscheiden das dann halt für die Religion von den Kindern und so. Und da sind halt die Tatsachen geschaffen, so, ja, das ist dann halt so und fertig, so, das geht schon alles, das ist schon alles klar, so, müssen wir nicht mit warten, müssen wir die Leute nicht fragen, ob das auch für sie okay ist oder so. Das ist doch Schnuppe, so, Religion, ist doch wichtig, Religionsfreiheit und so. Aber wenn sie diesen ganzen Krempel jetzt echt irgendwie machen, dann hast du das wirklich rechtlich in Deutschland so, dass die Religionszugehörigkeit dieser Leute weniger willkürlich ist als ihre Geschlechtszugehörigkeit. Ja, ich meine, wenn du deinen Knaben nicht mehr beschneiden lassen willst, sagst du einfach, das ist doch gar kein Knabe, das ist ein Mädel. Ja, hat er mir gestern so gesagt, in seinem Babygebrabbel. Was ist denn, wenn die Mutter lieber eine Tochter will als einen Sohn und meldet den einfach um, wenn er noch keine 14 ist? Kann er sich dann gut, da hast du noch gar nicht drüber gesprochen, ja. Aber das ist natürlich ausschließen, das ist ja ausgeschlossen, weil Frauen sind ja wunderbar, ne? Die würden sowas ja nie tun. Würde mich ja mal interessieren, habe ich, glaube ich, heute auch auf Twitter gelesen, die Frage, oder irgendwo anders, wie viele der Mütter von transsexuellen Kindern sind alleinerziehend? Ja. Fände ich interessant, die Korrelation mal zu sehen. Wie Ewel gerade schon gesagt hat, das hatte dieser Psychologe ja auch gemeint im Taz-Interview. Psychiater. Ja, okay. Er identifiziert sich aber als Psychologe. Nein. Psychologen sind Schwurbler und Psychiater, die haben eine richtig krasse Ausbildung und Psychologen, die haben eine Hämpfling-Ausbildung. Ja, hey, mein Kumpel ist Psychologe. Nix gegen meinen Kumpel. Ja, der nicht. Okay. Er ist einer von den Guten. Ja, Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall, das fiel hier gerade auch schon, dass diese Persönlichkeitsstörungen bei den Müttern da auch ein guter Indikator sind. Ja, genau. Also gerade sowas wie Scheidung ist halt prädestiniert dafür, dass egal welche psychische Störung halt hochkommt, Und das gilt halt auch für Genderdysphorie. Und gerade in den Fällen ist es halt auch so, dass das häufig auch wieder abklingt, wenn die. Was heißen die Alleinerziehende alle psychisch gestört oder was? Ja, durchaus kann man so sagen, weil rein statistisch gesehen ist alles, was schlecht ist, wird mehr, wenn du dich scheiden lässt. Also ob das eine Gang beitreten ist, Drogen nehmen, Schizophrenie, Depression, eine der anderen 150 Geisteskrankheiten, die es gibt, nach aktuellem Katalog der Psychiater. Also es wird alles schlechter aus der Schule. Schule schwänzen, Schule abbrechen, alles wird schlechter. Einfach nur dadurch, dass du dich scheiden lässt. Genau, und sowas wie rebellieren gegen Autoritäten und sowas wie eine Phase haben, gibt es ja nicht. Ne? Deswegen zu sagen, ja, wartet mal 3 Jahre lang, ob das wirklich nachhaltig so ist und lasst euch mal begutachten, ob das nicht A, nur so ist, sondern B, auch wohl nachhaltig so ist, nicht, dass es da irgendwelche Gründe gibt, dass ihr euch in 5 Jahren wieder umentscheidet. Das Ding ist einfach dadurch, dass man sagt, ist doch egal, ihr könnt euch jedes Jahr neu entscheiden. Ne? Silvester, neues Gender. Das Ding ist ja auch 50% statistisch gesichert wachsen 50% der Kinder, Jugendlichen aus der Genderdysphorie heraus. Plus, wenn du Hormonblocker zu dir nimmst, während du ein Jugendlicher bist, hast du nachher am Ende nicht genügend Gewebe, um dich operieren zu lassen. Das bedeutet, weiß ich nicht. Also, ist halt nicht so gut. Wirken. Aber auch halt so normal, wie es in allen anderen Bereichen auch ist, oder in so gut wie allen anderen Bereichen, mit Zustimmung ihrer Eltern. Auch das ist ein Stück Normalität. Und wenn es dort zu Konflikten kommt, zu denen es Gott sei Dank immer seltener kommt, weil wir eben merken, dass in der Gesellschaft viele liebende Eltern eben daraus auch kein Problem mehr machen, sondern wollen, dass durch die Liebe zu ihren Kindern, dass sie einfach ihren eigenen Weg finden. Aber wenn es dort zu Problemen kommen sollte, dann gehen wir auch dort den normalen Weg, wie an vielen anderen Stellen auch, und lösen das über das Familiengericht, das dann orientiert am Kindeswohl entscheidet. Mit dem Selbstbestimmungsgesetz, also das wir nach diesen Eckpunkten jetzt auf den Weg bringen wollen, beenden wir einen entwürdigenden Rechtszustand. Wir schaffen ein Recht, das zu unserer freiheitlichen Verfassung passt und wie es sich auch viele Betroffene seit Jahrzehnten gewünscht haben. Mehrere Vorgängerregierungen haben sich daran probiert, sind, und das sage ich ohne Zynismus und Häme, aus meiner Sicht leider daran gescheitert, hier nach vorne zu kommen. Aber wir werden das jetzt gemeinsam auf den Weg bringen. 2 Dinge möchte ich noch an dieser Stelle sagen, weil ich es auch immer wieder gelesen habe. Lisa Paus hat es ja auch noch mal betont. Worum es heute geht, ist das Thema Personenstand. Etwas sehr Formales, etwas sehr Technisches, und es geht nicht um geschlechtsangleichende Operationen. Das wird in der Debatte immer wieder einen Topf geworfen, aber die Dinge sind getrennt zu behandeln. Ja, stimmt, das wird auch keine Auswirkungen haben, wenn du den Prozess bürokratisch abbaust, dass es mehr Leute machen. Bestimmt nicht. Auch nein. Doch, der nächste Schritt wird auch nicht sein, dass man dann als nächstes zum Verfassungsgericht rennt und klagt, dass man ja ein Recht darauf hat, den eingetragenen Geschlechtskram dann auch umgesetzt zu bekommen oder irgendwie so. Und wer wirft denn hier verschiedene Sachen in einen Topf? Das habe ich doch vorhin schon gesagt. Ne? Scheidungsrecht, Geschäftsfähigkeitsangelegenheiten, ganz viele andere Sachen, die alle in einen Topf geworfen werden. Wir reden hier über das Transgender-Gesetz. Ich lese jetzt nicht mehr den ganzen Titel immer wieder vor. Ihr wisst ja, worum es geht. Ne? Das Gesetz über die Änderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen. Ja, wir reden nicht über Scheidungsrecht. Wir reden nicht über die Geschäftsfähigkeit. Ja, wir reden über dieses eine Gesetz, was so unmenschlich ist. Weil die Leute ja geknechtet werden dadurch. Nee, vielleicht gibt es andere Faktoren, die da was zu tun haben mit, ja, aber das Transsexuellengesetz, Hashtag, ist nicht so krass, wie es hier dargestellt wird. Deswegen braucht es da keine neue gesetzliche Grundlage für, meiner Meinung nach. Aber was ich auch wirklich perfide finde, ist zu sagen, ja, das wird hier vermischt, was nicht zusammengehört. Guckt nochmal ein paar Entwürfe von eurem Gesetz zurück und wuppi, sieh da, ist das da auch drin? Kein Wunder, dass die Leute das durcheinander werfen. Ihr habt es jetzt rausgenommen, ja. Aber so zu tun, als hätte das nie zur Debatte gestanden, dass 14-Jährige sich über das Familiengericht auch den Schniepel abschneiden lassen können, dann bist du unehrlich, Mann. Auch von für der die Frage hier, eine Sache noch zum Framing. Seit Jahrzehnten wird dieses Thema diskutiert. Seit Jahrzehnten? Ernsthaft? Nein. Ja, nicht, dass ich wüsste. Nein. Seit 10 Monaten vielleicht. Ne, also das Gesetz kommt aus den 80er Jahren. Das heißt, ja, das ist seit Jahrzehnten ein Thema. Aber die gesellschaftliche Diskussion findet nicht seit Jahrzehnten statt. Das ist relativ aktuell. Ja. Anreichende Operationen gibt es eigene Grundlagen, es gibt auch eigene medizinische Fachempfehlungen und deshalb stellen sich bestimmte Fragen, die uns an uns immer wieder gerichtet worden sind, die durch das Thema getrieben sind, für dieses Projekt überhaupt nicht. Hier geht es wirklich nur um den Namen und den Geschlechtseintrag und das ist etwas, finde ich, völlig anderes als die Frage einer geschlechtsanreichenden Operation. Und ich möchte noch eins sagen, weil es mich auch ein bisschen verwundert. Immer wieder werde ich auch gefragt, ist das denn so wichtig? Es ist ja nur eine kleine Gruppe. Im Süden der Republik war sogar mal vor Jahren von der sogenannten kleinen, schrillen Minderheit die Rede. Und ich finde es wirklich falsch, so zu denken. Da war garantiert von ganz anderen Dingen auch wieder die Rede. Ja, aber die Prävalenz in der Gesellschaft ist halt unter 1% von Transsexuellen, das ist halt eine kleine Minderheit. Keine Ahnung, es gab auch schon eine Begründung vom Verfassungsgericht, wo es hieß, ja, die Gruppe ist zu klein, da können wir jetzt keine Rücksicht drauf denken. Und das Ding ist ja auch, diesen Gegenwind gibt es ja nicht gegen die Existenz dieser Leute, sondern gegen die Schrillen, wie das in Bayern offensichtlich jemand richtig gesagt hat, die schrillen Forderungen, die gestellt werden, die schrillen Grenzen, die gezogen werden, über die dann nicht mehr diskutiert werden darf, wenn man halt nicht gecancelt werden will. Weil die Gruppe so klein ist, sie können fordern, was sie wollen, eigentlich, ob das schrill ist oder nicht, sozusagen. Ich will doch auch der nicht, Anspruch dass Anspruch auf gleiche Freiheit und auf Würde, diesen Anspruch hat jeder einzelne Mensch. Und wenn Sie am Gebäude meines Hauses vorbeikommen, dann finden Sie dort in großen Buchstaben ein Zitat von Albert Einstein. Und Albert Einstein hat einmal gesagt, wenn es um Fragen der Wahrheit und der Gerechtigkeit geht, dann gibt es keine großen und kleinen Probleme. Und das gilt genauso, möchte ich ergänzen, für die Frage, ob es große oder kleine Fallgruppen sind. Ja, aber da muss ich jetzt einhaken. Albert Einstein mag vielleicht ein brillanter Physiker gewesen zu sein, aber moralphilosophisch weiß ich nicht, ob er so gut drauf war. Der hat auch einen Haufen Kram über Marxismus geschrieben. Also. Okay. Also, aber Wahrheit. Ich meine, ja, was ist Wahrheit? Herr Buschmann. Also, ich habe mir zum Beispiel vorhin, bevor wir online gegangen sind, wurde quasi diese. Nach der Wissenschaft, da sollte es so einen Vortrag geben zur Zweigeschlechtlichkeit von einer Dame, Biologin an der Humboldt-Universität, die abgesagt wurde wegen Sicherheitsbedenken, weil es massive Androhungen gab von Leuten, die das nicht hinnehmen wollen, dass jemand sagt, dass es halt eine Zweigeschlechtlichkeit gibt und keine Viergeschlechtlichkeit. Die Dame ist auch eine der Mitautorinnen von diesem Aufruf gewesen, der dann auch zu diesem Weltartikel geführt hat und am Ende von diesem Talk, da haben sie sich halt also die Vortragende und der Host von dem Ganzen haben sich dann halt darüber unterhalten, ja, dass man mutig sein muss jetzt im Moment mit solchen Sachen und haben dann halt festgestellt, dass es aber ja halt die Wahrheit ist, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Und dass man im Endeffekt jetzt schon Mut braucht, um die Wahrheit auszusprechen. Und da würde ich mir vielleicht als Justizminister mal Gedanken drüber machen. Jo. Die geben uns sofort immer auch gecancelt, wenn man das tut. Wenn wir schon mit Wahrheit hier anfangen. Unsere Identität als liberale Demokratie unterscheidet sich eben von illiberalen Demokratien oder Autokratien davon, dass nicht nur die Mehrheit ein Recht hat, nicht nur große Gruppen einen Anspruch auf Freiheit und Würde haben, sondern eben jeder einzelne Mensch. Und wenn Ja, also sorry. Was wir hier in Deutschland die ganze Zeit machen, ist das Gegenteil davon. Wir behaupten die ganze Zeit, dass nur die kleinen Gruppen überhaupt das brauchen und die anderen, das sind die Arschgeigen, die uns alle nur ins Unrecht führen. Das ist der Diskurs, den wir aktuell in Deutschland führen. Und nicht nur in Deutschland, aber auch hier in Deutschland. Also, oder was heißt Diskurs? Also das ist der Quatsch, den die Leute da alle rumplärren. Ja, gegen die kann man nicht rassistisch sein, das ist die Mehrheit der Gesellschaft. Bla bla bla bla bla, diesen ganzen Scheißdreck. Also, wenn du das alles nicht mitbekommst, Junge, dann öffne mal deine Augen, weil du bist nämlich da Teil des Problems im Moment. Mit dieser Regierung, mit diesen, ja, hier 68ern und diesen ganzen Leuten. State enforced homosexuality. Mein Gott. Wenn wir es den Menschen, die mit sich selber eine sexuelle Identität ausgemacht haben oder die einfach haben und deren biologisches Geschlecht abweicht, ein Stück weit würdevoller und respektvoller durch den Staat behandelt werden können an dieser Stelle, dann schulden wir ihnen, diesen Schritt zu gehen. Und den tun wir jetzt gemeinsam. Ich wollte mich auch noch mal bedanken für das gute Miteinander zwischen den Häusern. Und jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Frau Lau. Geh dahinter, dann das nehmen. Ja, Frau Paus, Herr Buschmann, mich würde noch mal interessieren, wie Ihr Diskussionsprozess verlaufen ist. Speziell auch noch mal die Frage mit diesem Deadnaming und dem Bußgeld. Und also das war ja mal in der Diskussion, dass man das Aussprechen des Rotnamens, dass das strafbewehrt sein soll. Und wie ist eigentlich die Entscheidung zustande gekommen, geschlechtsverändernde Maßnahmen rauszulassen? Geil. Zu der Frage des Themas Bußgeld kann ich mich jetzt an keine vertieften Streitigkeiten erinnern, ehrlich gesagt, weil das ist einfach klar. Es geht ja bei der ganzen Frage eben um den Schutz auch der Privatsphäre und der Persönlichkeitsrechte. Und deswegen muss das so sein. Und deswegen haben wir da jedenfalls gar nicht drüber diskutiert. Vertiefte rechtliche Erwägungen kann Herr Buschmann bestimmt hier gleich noch darlegen. So, und die zweite Frage war? Einfach den Diskussionsprozess. Wo gab es Diskussionen oder was war leicht sich zu einigen? Wo gab es Grenzen? Also wir hatten insgesamt 95% waren sehr schnell klar, würde ich sagen. Und wir haben vielleicht etwas länger diskutiert über die genaue Regelung beim Thema 14- bis 18-Jährige, weil es da ja tatsächlich, wir haben uns natürlich auch orientiert, wie es in anderen europäischen oder westlichen Ländern ist. Es gibt ja bereits 12 Selbstbestimmungsgesetze in anderen Ländern. Auch der Europarat, auch die Europäische Kommission haben uns das ja auch schon länger aufgetragen, dass es da Änderungsbedarf gibt. Und da gibt es in anderen Ländern unterschiedliche Regelungen und darüber haben wir etwas länger diskutiert. Ja, dazu kann ich direkt sagen, nochmal, Offenbarungsverbot gibt es derzeit jetzt schon. Ja, die Vornamen... Ja, aber doch nicht mit dem furchtbaren Bußgeld. Außer es gibt besondere Gründe dafür. Und aber diese Ausnahme Bußgeld mit den besonderen Gründen, man muss natürlich jetzt noch warten, wie die gesetzestextliche Ausfertigung aussehen wird. Aber entweder wird der Text 1:1 von dem übernommen werden, was jetzt schon Gesetzeslage ist, oder diese besonderen Gründe werden außen vor gelassen, was wieder Tür und Tor für Missbrauch offen machen würde. Also Buße. Minimum einfach keine Diskussion, die es würdig ist zu führen, weil es jetzt schon gesetzlich Fakt ist. Ja, aber doch nicht mit genug Strafen. Wir brauchen Strafen. Weil, lol, Bro, Persönlichkeitsrecht, du, jo, eben, Persönlichkeitsrecht. Keine Diskussion. Erlauben, es gibt ja von Friedrich Nietzsche den berühmten Satz, Vollkommenes wird nicht will nicht geworden sein. Deshalb Nietzsche, redet man natürlich sehr gerne über die Ergebnisse, aber gar nicht unbedingt über den Prozess. Aber ich kann das voll und ganz bestätigen. Wir haben ja ein hohes Maß an Übereinstimmung schon von Anfang an. Well, I read about it in this book by Heidegger. And he was talking about Nietzsche. Boah, Name-Dropping, es ist echt peinlich, Mann. Ich meine, da gibt es auch direkt damit an, dass irgendwelche Verbände Sachen vorschlagen und er direkt sagt, ja, wir fanden es von Anfang an total geil, wir mussten da gar nicht lange überlegen, sondern direkt alles hier kritiklos hin, einfach umgesetzt. Es ist fast geil. Es ist fast so, als ob diese ganzen Aktivistenleute in unseren Parteien uns diesen Krempel seit Jahren erzählen und wir es alles schon gefressen haben und wir uns jetzt plötzlich ganz einig waren. Sowas aber auch. Ja, da brauchen wir es nur noch abschreiben, ne? Oder wie Nietzsche sagt, irgendwas mit Tarantel. Ja, man kann auch mal Hölderlin zitieren. Oder wie Nietzsche, ja. Die sind so wie da, wo sie den Esel finden und der sagt immer IA und die Leute denken, dass der Esel Gott sein muss, weil er immer auf alles mit IA antwortet. Ja, zitiere ich auch direkt mal Nietzsche. Wahnsinnige sind sie mir alle und kletternde Affen und Überheiße. Übel riecht mir ihr Götze, das kalte Untier. Übel riechen sie mir alle zusammen, diese Götzendiener. Genau, das kalte Untier ist der Staat. Das ist Zarathustra, deswegen hast du auch. Genau. Zu unserem, vom neuen Götzen, da kommt das her, also so heißt der Abschnitt. Yep. Ja, aber nicht Staat ist, wo der kollektive Selbstmord aller das Leben heißt. Da heißt es da auch, ja. Ja, aber Nietzsche meinte auch, the weak and ill constituted shall perish. Ich, keine Ahnung, ich hab's nur nicht mehr in Deutsch im Kopf. Das hat er auch gesagt. Ich keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, ob Nietzsche da der richtige Go-To-Philosoph ist. Ja, von Nietzsche lernen heißt Nihilismus lernen. Ja, very smart people. Ja, das ist halt wirklich so dieses Ding. Merkt ihr jetzt langsam, warum ich diese Leute als Sophisten-Liberale bezeichne? Das ist halt original dieser Scheiß. Wir haben irgendwelche Schnapsideen und wir können die aber ganz wunderbar einkleiden in irgendwelche Sophismen, um dann irgendwie zu sagen, ja, hier, weil es sind keine Argumente, es ist nichts, es ist irgendwelches altes Zeug irgendwie. Leute mussten sich mal scheiden lassen, irgend so ein Zeug. Und dann hast du halt diesen ganzen Krempel von wegen, ja, dieser schlaue Mensch hat mal gesagt dies und die Würde und bla und blub. Wenn das jetzt Stufe tiefer verhandeln würde, dann wäre das in der Ecke realistischer auch. Das glaube ich auch, ja. Außerdem, aus dem Zitat gerissen, das Vollkommene soll nicht geworden sein. Heißt im Endeffekt, wir sollen dem Hedonismus frönen. Wir sollen uns nicht zu viele Gedanken machen. Wir sollen nicht nach Perfektionismus streben, sondern sollen uns einfach an dem erfreuen, was ist, und unser Leben leben. Das ist quasi. Ja, aber das ist halt auch. Das ist die Bedeutung von diesem Zitat. Was hat das mit irgendwas zu tun, was er gerade gesagt hat? Gar nichts. Ja, aber das ist halt auch wieder Nietzsche. Der hat am Ende von seinem Leben die ganze Zeit irgendwelche Medizin genommen, von der man in hohen Dosen Halluzinationen bekommt und saß den ganzen Tag in einem dunklen Zimmer und hatte Halluzinationen. Und keine Ahnung. Seine Schwester hat Geld dafür genommen, dass Leute vorbeikommen und ihn angucken konnten. Ja, genau, der war den ganzen Tag drauf und dann haben die Leute ihn angeguckt und gesagt, oh, Philosophie. Der schreibt noch Bücher. Ab heute ist er für mich nur noch Friederike Nietzsche. Ja. Und ich meine, ich mag Nietzsche, keine Ahnung, aber das war halt auch durch. Ich weiß nicht. Sag bloß, aber das hier sind die alten Philosophenkönige, ne? Also, ich habe ja jetzt mittlerweile den ganzen Krempel von Popper gelesen hier, offene Gesellschaft. Und ja, ich fand's furchtbar. Aber ja, erzähl. Ich fand's ganz okay. Zumindest insofern, dass er ja die ganze Zeit gegen genau diesen Scheiß, den diese Leute machen, da eigentlich gegen angeschrieben hat. Gegen diese Philosophenkönige, gegen diese super Schlauen, die wissen, wie man die Gesellschaft irgendwie gestalten muss, weil sie so unglaublich schlau sind. So habe ich Popper auch verstanden. Ja. Mehr Freiheit wagen, nach dem Motto. Ja. Und denk, mit Popper ist das Lustige. Alexander Dugin hasst Popper wie das Übelste. Der ist der Sack, der komplette Westen besteht nur aus Popper. Ja, weil der ja auch so ein Philosophenkönig ist. Ja, aber der meint ja auch, dass Polen Ukraine angreifen wird und dann Russland, Polen und Ukraine aufteilen, irgendwann bevor der Krieg losging. Das habe ich auch schon ein paar Telegram-Gruppen gelesen. Ne? Die Polen werden bald die Westukraine einnehmen und ja. Ja, genau. Spaß. Weil hat man halt Gründe. Angehabt. Das unterscheidet uns ja vielleicht auch von anderen politischen Konstellationen, die deshalb immer wieder an der Aufgabe gescheitert sind. Und wir haben, glaube ich, jetzt ein gutes Ergebnis, das für einerseits Respekt und Akzeptanz bei den Menschen, deren eben Identität, deren geschlechtliche Identität von ihrem biologischen Geschlecht abweicht, aber auch, glaube ich, eine Lösung, die breiteste gesellschaftliche Akzeptanz finden wird. Und das ist ja das Entscheidende. Und deshalb freuen wir uns über dieses gute Ergebnis. Herr Kollege. Andreas Kork von RTL. Im Vorfeld des Termins gab es natürlich auch bei uns so im Sender halt Debatten. Da haben sich auch Radikalfeministinnen geäußert. Da fand ich dann einen Punkt noch halbwegs plausibel als Einwand. Es könne ja dann doch auch Missbrauch geben. Also es gibt ja auch durchaus eine kleine Zahl von Männern oder eben Frauen, die dann eben, wie auch immer, aus missbräuchlichen Motiven jetzt einfach sehr schnell ihr Geschlecht halt ändern können, zumal das Formale. Was ist sozusagen, was wären da die Hürden, um so einen Missbrauch vorzubeugen? Ich sehe erstens den Standesbeamten, der eben sagt, es erscheint mir nicht plausibel, was Sie da wollen. Und zweitens ist es der Punkt, dass man innerhalb eines Jahres dann diesen Eintrag rückgängig machen kann. Ist das eine richtige Beobachtung oder falsch? Genau, es ist jetzt einfach, das zu tun. Aber es ist dann so, dass man es dann auch ein Jahr lang isst. So. Ja, und das schreckt Triebtäter ab. Ist, du bist dann, für ein Jahr bist du dann eine Frau. Ja, für ein Jahr musst du dann Frauen in der Sauna belästigen. Ja, genau. Du kommst gar nicht drum rum. Aber immerhin, du kannst dann ein Jahr lang dich jederzeit überall nackt entblößen, egal wer in der Nähe ist. Du kriegst nur eine Erregung öffentlichen Ärgernisses. Trotz Vollbart. Nix mit Exhibitionismus. Wir erinnern uns, eines der wenigen gegenderten Gesetze in Deutschland, wo der Mann bestraft wird, die Frau aber nicht? Jetzt nicht so, dass man den Eindruck hätte, als dann mit einer neuen Identität ausgestattet zu sein, dass das für einen selber und fürs Umwelt so einfach ist. Es ist ja auch nicht nur so, dass man zum Standesamt geht und dann eben einen anderen Personenstand hat, sondern man muss ja auch die ganzen anderen Dinge mitändern, mit den entsprechenden langwierigen Gängen, EC-Karte etc. So, und deswegen ist es wirklich absurd zu denken, das sei eine leichtfertige Entscheidung. Und auch das Missbrauchsthema finde ich nicht nachvollziehbar. Ein Impfzentrum aufzumachen, muss man Raum mieten und dann da irgendwie Leute einstellen, Stühle bereitstellen und so. Ich glaube nicht, dass es da Missbrauch geben wird. Viel zu aufwendig. Vor allem, das ist so blind, naiv, einfach zu sagen, ein Missbrauchsszenario, das leuchtet mir jetzt nicht ein. Es gibt einfach böse Menschen, scheiße nochmal. Was ist daran so kompliziert? Die sind nicht in der Überzahl. Die gibt es nicht so viele davon. Ihre EC-Karte, Abel, ihre EC-Karte. Aber ja, also wenn es sich auch lassen könnte, wenn du dann zu deinem Arbeitgeber gehst und der dir dann die 25% noch nachträglich abziehen muss. Oder auch wenn du zum Bankautomaten gehst mit deiner Karte, wo der falsche Name draufsteht, total gefährlich. Da sagt der Automat dann nein, sie sind ein Mann oder was. Das ist auch voll schwer, da dahin zu fahren. Wenn dann bitte Missbrauch, ja? Hallo? Wenn du dich nicht einparken kannst, meinst du? Ja, wahrscheinlich. Da gibt es ja verschiedene Fragen. Sobald jemand, also Stichwort Frauenhaus beispielsweise oder so, ja, also gewalttätige Menschen. Beispielsweise oder so. Kommen nicht ins Frauenhaus, egal welches Geschlecht sie haben. Im Übrigen ist es so, dass. Gewalttätige Menschen kommen nicht ins Frauenhaus. Ja, da erinnere ich mich aber noch an die Storys von Aaron Pizzi, die ja ersten Frauenhäuser in England und in Kanada nochmal gegründet hat. Und die hat ja gesagt, dass mindestens die Hälfte von den Frauen, die da angekommen sind, genauso gewalttätig war wie die Männer, von denen sie weggegangen sind. Dass sie ständig da den Leuten einbläuen müssten, dass sie ihre Kinder nicht schlagen sollen und solche Geschichten. Also, wie sieht das denn aus? Wie macht das Frauenhaus das denn? Verlangt das den Gewalttätigkeitsausweis von den Leuten oder ist das auf die Stirn tätowiert? Ich meine, das ist völlig lächerlich, was sie da gerade sagt, aber gut. Ja, das ist auch lächerlich, weil im Endeffekt, die haben ja auch diese Duluth-Modell-mäßige Regelung, dass die Kinder über, ich glaube, 12 oder 14 oder so, männliche Kinder da auch nicht mehr rein dürfen ins Frauenhaus, aber jetzt irgendwelche, ja, das soll dann gehen oder was, also. Vor allem, ich erinnere mich da einfach nur an, was war es, Jeffrey Dahmer, der in der Frauennothilfe-Hotline gearbeitet hat, um zu lernen, wie man mit Frauen redet und dann irgendwie 20 Frauen oder so umgebracht hat. Ich weiß nicht mehr genau, ein Bodykill, aber da gab es so einen Serienmörder in den USA, der hat halt in so einem Sorgetelefon für Frauen gearbeitet und hat dann halt die weibliche Psyche kennengelernt und das wissen besser umgesetzt für sein Hobby. So. Das, auch der Deutsche Frauenrat, auch die Frauenhauskoordinierung, übrigens auch der Deutsche Kinderschutzbund unsere Initiative unterstützen. Und das zeigt nochmal, wie breit wahrgenommen wird, dass es da dringend Änderungsbedarf gibt. Ja, es zeigt halt eher, wie sehr ihr den, so, die Macht da. Der Landesbeamte versichert sich, ob die Erklärung ernst gemeint ist. Das macht er aber bei allen Erklärungen. Also auch das ist nichts Besonderes, aber der Standesbeamte hat dann keinen Ermessensspielraum, selber eigene Maßstäbe anzulegen, finde ich das jetzt gut oder schlecht, sondern wenn es eine ernst gemeinte Erklärung ist, und das, wie gesagt, ist kein besonderer Maßstab, das gilt für alle anderen Erklärungen, die ich dem Staat gegenüber beim Standesamt erkläre, auch. Und wenn die Erklärung eben als solche identifiziert ist, wenn also der Erklärende versichert, dies ist mein Wunsch und dies ist mein Wille, dies ist meine Erklärung, dann wird das vollzogen. So. Und über Missbrauch muss man natürlich immer nachdenken. Wir haben das aber intensiv getan. Lisa Paus hat es ja gesagt, das Thema Frauenhäuser haben wir durchdacht. Da haben natürlich die Hausleitung eine starke Stellung und die unterbinden natürlich alles, was die Gefahr einer Gewalttätigkeit in der Einrichtung bedeutet. Wir haben im Sport Selbstregulierungsmechanismen. Da gab es ja auch eine große Debatte. Und ich glaube, da werden die Verbände zu guten Lösungen kommen. Heute geht es nur um die Frage, wie der Staat den Menschen gegenübertritt. Die Verbände werden sich dann irgendwie einigen und so. Genau. Uns ist das dann scheißegal, wir haben unseren Teil gemacht, wir haben die Lawine ins Rollen gebracht und wer von den Steinen überrollt wird, irgendwelche jungen Schwimmerinnen oder so, da sind jetzt die Verbände für. Müssen wir uns auch gerade vorstellen, wie das dann laufen soll, weil wir reden ja von der rechtlichen Regelung und es wird die ganze Zeit von Diskriminierung geredet und so weiter und so fort. Ja, jetzt schaffen wir die rechtlichen Grundlagen und da kommen die Leute an und sagen so, hier, ich schwimme jetzt. Und dann sagen die Leute, nee, das geht ja nicht, weil wir haben ja uns hier diese Regelung gegeben, so und so und so. Und da hast du, ja, dann klage ich da jetzt gegen, ja, weil ich bin ja rechtlich, bin ich jetzt eine Frau. Und dann müsst ihr mich ja jetzt hier schwimmen lassen. Das kann ja nicht sein, dass ihr jetzt irgendwie eine diskriminierende Regelung habt und mich hier irgendwie als eine andere Frau behandelt oder so. Ich habe doch jetzt einen Rechtsanspruch hier, ich bin doch jetzt eine Frau. Oder wie? Ja, als hätten sie sich nicht klar gemacht, dass ihre Dinge dafür Folgen haben, ne? Weil sie Politik für die Galerie machen. Also ich weiß nicht, ob das so ist, aber ja. Ich glaube, das wird doch sicherlich getestet werden. Und wenn sowas bei unserem Verfassungsgericht landet, weiß ich auch, wie das ausgeht. Ja, vielleicht will die FDP dann auch irgendwie einfach mit dem Finger auf die Grünen zeigen und sagen, ja, kommt von denen oder so. Haben wir nur mit umgesetzt, weil, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber das Verfassungsgericht hat doch die Merkel gerügt, Chris. Die sind doch über jeden Zweifel erhaben. Hast du das schon wieder vergessen? Seitdem, ne? Nee, weiß ich noch. Der Entscheidung über die eigene Identität so viel Respekt entgegenbringt, dass er in der Frage, welches Geschlecht sozusagen beim Staat hinterlegt ist und wie er den Menschen gegenübertritt, dass er diese Identitätsentscheidung respektiert. Und da. Ja, das ist aber auch wortwörtlich die letzte Scheiße, die er noch respektiert. Ne? Ihr respektiert es nicht mehr, wenn die Leute ohne Maske rumlaufen wollen oder in der Bahn fahren oder weiß ich nicht was. Ne? Das ist alles egal. Da können wir den Leuten allen drohen. Und. Ja, oder die psychischen Befindlichkeiten der Kinder oder so, das ist ja, alles egal. Genau, ne? Ist auch egal. Die Befindlichkeiten dieser Leute, da wird auf jeden Fall. Es geht ja schließlich um vulnerable Gruppen, die wir uns auserkoren haben. Und in so einer endlichen Weisheit wissen wir ja, was zu tun ist. Also füge dich. Ja. Kinder offensichtlich nicht. Darin können wir kaum ein Problem erkennen, das sich nicht irgendwie lösen lässt. Und deshalb glaube ich, ist es gut, dass die Fragen gestellt werden. Aber Sie haben ja schon gemerkt, auf all diese Fragen gibt es, glaube ich, sehr plausible und pragmatische Antworten. Die wir ja, wie Nietzsche und Einstein. Und das ist kein Problem. Ja, ja. Pragmatische Antworten, lol. Genau, Gott droht und das Transgender-Gesetz ist menschenfeindlich. So aufgeklärten Gesellschaft immer finden werden. Frau Becker. Ich hätte noch mal eine Nachfrage tatsächlich zum Bußgeld und zu den Familiengerichten. Also bei den Bußgeldern würde mich interessieren, das gilt ja im Prinzip dann, wenn Menschen im Nachhinein eben diejenigen, die ihren Personenstand geändert haben, öffentlich vermutlich mal bloßstellen, dass sie eigentlich mal eben einen anderen Namen hatten, ein anderes Geschlecht, also weiß ich nicht, in Zeitungen oder auch auf Veranstaltungen, keine Ahnung. Also das würde mich nochmal interessieren, was der Kontext ist und wie hoch die Bußgelder dann wären. Und die zweite Frage wäre zu den Familiengerichten, wie genau funktioniert denn das dann? Also ein Kind, eine 14-Jährige möchte eben die Änderung, die Eltern sagen nein. Was ist denn dann das Vorgehen und kann am Ende das Familiengericht auch sagen, nee, du darfst den Namen nicht ändern, kriegt die dann Rechtsbeistand, wie funktioniert das? Ja, also zu diesen technischen Dingen sage ich mal ein paar Worte. Also es ist ja so, dass wir im Rechtssystem an vielen Stellen bestimmte Bereiche der Privatsphäre haben, die uns so wichtig sind, dass wir sie auch durch das Recht sehr stark schützen. Also zum Beispiel im Kapitalismus das liebe Geld, das Steuergeheimnis beispielsweise. Ja, also wenn Dinge offenbart werden, die Menschen dem Staat erklären müssen für die Besteuerung, dann gilt da das Steuergeheimnis. Und wenn Menschen für sich entscheiden, dass sie sozusagen zu der Entscheidung gekommen sind, ich möchte eben meiner geschlechtlichen Identität folgen, dass sie das vielleicht auch schon in jungen Jahren getan haben, sich eine Existenz auf dieser Identität aufgebaut haben und für sich entschieden haben, ich möchte gar nicht über diesen Identitätswechsel sprechen, dann soll jemand in der Tat nicht öffentlich vorgeführt werden können. Es soll kein Zwangs-Coming-out dann geben. Und ich finde, das ist ein Teil des Respekts vor dieser Identitätsentscheidung. Und umgekehrt fände ich es auch nicht in Ordnung, dass man das zum Anknüpfungspunkt macht, wenn andere Menschen diesen Menschen aus irgendwelchen Gründen, Wettbewerb im Beruf, Wettbewerb in der Politik, wie auch immer, schaden wollen. Und deshalb haben wir uns dafür entschieden, dass sozusagen beispielsweise aus Behörden und so weiter solche Informationen nicht gegen den Willen der Menschen herausgegeben werden. Ich glaube, dass es viele Menschen geben wird, für die das vielleicht gar keine große Bedeutung hat, weil die, wenn sie die Entscheidung einmal für sich getroffen haben, vielleicht auch sehr offen damit umgehen. Aber es soll niemand dazu sich gezwungen fühlen. Und es soll vor allen Dingen kein Dritter über diese Frage entscheiden können, sondern es sollen die Menschen selber in der Hand haben. Wie geht das beim Familiengericht? Auch das ist einfach ein... Es soll kein Dritter über die Frage mit dem Bußgeld entscheiden, sondern die Leute sollen das selber in der Hand haben, hä? Oder ist er da jetzt mehr anders zu irgendwelchen anderen? Nee, sollte kein Dritter entscheiden, ob die Namen da bekannt werden oder nicht. So habe ich das verstanden. Ach so. Ja. Ja, naja, es ist ja auch so eine sehr latente Gefahr. Ein Stück Normalität. Wir wissen ja, in den allermeisten Familien, Gott sei Dank, finden Eltern und Kinder manchmal nach längeren und kürzeren Diskussionen im Regelfall ja dann doch immer gut zueinander. Aber es kann zum Beispiel auch der Fall eintreten, dass wenn die sorgeberechtigten Eltern untereinander nicht einig sind, also es gibt ja nicht nur den Fall, dass beispielsweise das Kind eine abweichende Ansicht hat, manchmal sind ja auch die Eltern, das ist ja immer noch auch der Regelfall, dass wir zwei sorgeberechtigte Eltern haben, sich auch nicht eins. Das gilt aber nicht nur in diesem Fall der elterlichen Sorge, das gilt ja bei ganz, ganz vielen Themen, dass es dazu kommen kann, dass entweder zwischen den Eltern oder zwischen Eltern und Kind sehr unterschiedliche Auffassungen herrschen. Und dann ist der Gang zum Familiengericht nichts Ungewöhnliches, sondern erprobt. Und natürlich können dann auch Kinder sich Rechtsrat suchen oder eben der andere Elternteil, also wenn das zwischen den Eltern strittig ist. Und das sind ganz bewährte Strukturen. Und der Maßstab des Kindeswohls ist hier eben auch der ganz normale, gewöhnliche Maßstab, den die Familiengerichte anlegen. Und ja, Moment mal, dann aber was du gesagt hast mit Freiheit und Entfaltung und Schnickschnack, da haben die Familiengerichte doch eigentlich nur eine Möglichkeit zu entscheiden. Weil sonst würden sie das arme Kind ja ganz schrecklich diskriminieren, sehe ich das richtig. Das heißt, jemand, der Vater oder die Mutter, die dann sagt, nee, ich möchte nicht, dass mein Kind sich chemisch kastrieren lässt, die kann dann im Endeffekt nichts machen. Ja gut, das hat er ja jetzt noch nicht auf dem Tisch mit dem chemisch Kastrieren. Er redet ja jetzt nur von... Ja, ja, stimmt. Ja, ich habe immer den alten Entwurf im Kopf. Ja, oder möchte halt nicht, dass das Kind jetzt Emily heißt, halt, statt Peter. So, dass sich das Gericht natürlich dann auseinandersetzt mit den Sorgeberechtigten, mit den Kindern, dass dann das Persönlichkeitsrecht des Kindes natürlich eine wichtige Rolle spielt. Das ist Teil des Kindeswohls. Und wenn dann das Gericht zu der Entscheidung kommt, dass da eine reife, durchdachte, endgültige Entscheidung bei dem Kind getroffen worden ist und dass das Kind darunter leiden würde, wenn dieser Entscheidung dann nicht Folge geleistet würde, dann kann es sein, dass das Gericht sich für das Kind entscheidet. Und es kann auch Konstellationen geben, wo die Entscheidung anders ausfällt, aber immer orientiert am Maßstab des Kindeswohls. Das ist also sozusagen überhaupt nichts Ungewöhnliches, das ist kein Sonderweg, sondern das ist der Weg, wie wir im Rechtsstaat Fragen der elterlichen Sorge, wenn es dort Konflikte geben solle, auch bei anderen Themen der elterlichen Sorge regeln. Wie soll denn ein 14-jähriges Kind eine reife Entscheidung treffen, Marco? Das musst du mir nochmal erklären. Aber gut. Ja. Ich habe das auch nicht so verstanden, dass die Kinder unter 18 eine eigene Klagemöglichkeit bekommen. Das ist, glaube ich, nur in Verbindung mit Anwälten. Das kann ja eingeredet werden von irgendwem. Und also jetzt von dem Elternteil. Ja, sie können das nicht einfach so durchsetzen, nicht alleine. Das habe ich nicht so verstanden. Ja, sie können es nicht alleine machen, aber es kann ja trotzdem, ja, also mich stört an dieser Sache wieder, dass sie es so hinstellen, als wäre dieses Ding von wegen, ach ja, das Kindeswohl. Was wird überhaupt? Wir machen doch das Kindeswohl. Das ist doch, hat sich doch bewährt ja, und auch, so. Ja. Als wäre das halt irgendwie so ein total objektiver Maßstab oder so. Aber hier tun sie ja doch so, als wäre es so, dass die Kinder dann doch was Eigenes irgendwie einklagen könnten oder so. Im Endeffekt ist es eigentlich, ich weiß nicht, ob sie glauben, dass die Klientel da sowieso alles glaubt oder so. Keine Ahnung, wieso man sowas macht. Ja, ich weiß nicht, wie das dann laufen wird. Vielleicht kann das auch so laufen, dass die Leute das dann selber meinen, aber und die Eltern sagen nö und die das dann, ja, keine Ahnung, wie das gehen soll, ja, aber. Ja. Da gibt es ja auch Möglichkeiten da für die. Und auf der anderen Seite übrigens, wenn man dann doch irgendwann bei diesen Sachen mit diesen Eingriffen sind oder so, dann muss ich ganz ehrlich sagen, es ist mir eigentlich scheißegal, was die Eltern davon halten. Normalerweise sollte das überhaupt gar keiner entscheiden. Also das sollte man einfach mit so Kindern nicht machen. Punkt. Also, ja, und Piercing ab 18 oder so, ne? Bleibt ja auch. Na gut, das ist ja körperlicher Eingriff. Okay, ja, das ist doch aber bei weitem nicht so wie eine chemische Kastration oder solche Geschichten. Na gut, hier geht es ja nur um den Namen. Das ist ja der Trick dabei. Ja, genauso wie ich halt der Meinung bin, dass man den Leuten nicht ihre Vorhaut abschneiden sollte ohne medizinische Indikation, bin ich auch der Meinung, dass man die Leute nicht chemisch kastrieren sollte, solange wie die noch minderjährig sind. Vollkommen egal, ob die sich da alle drüber einig sind. Das sollte man einfach nicht tun mit den Leuten. Das sollte einfach nicht gehen. Ärztlicher Eid und solche Geschichten. Also, na, das ist nochmal eine andere Frage. Ja. Zusatz? Aber faktisch heißt es könnte für diese Gruppe, also die 14- bis 18-Jährigen, doch auch wieder Gutachten geben. Und wie hoch sind die Bußgelder? Das haben Sie noch nicht beantwortet. Also, wir sorgen für ein Stück Normalität. Und diese Frage wird vor Familiengerichten, wenn sie denn da überhaupt landen, genauso entschieden wie bei allen anderen Menschen, allen anderen Kindern und allen anderen Fragen der elterlichen Sorge auch. Das ist mir die wichtigste Botschaft. Wir führen ein Stück Normalität ein. Normalität für diese Menschen. Und daran orientiert sich unser Vorschlag. Die Bußgelder, da gibt es ja immer einen Rahmen, da gibt es so einen bestimmten Spielraum, muss ich jetzt mal selber schauen. Wir haben ja für Bußgelder so einen Rahmen, müsste ich jetzt mal in meinen Unterlagen kommen, das reichen wir gleich nach. Im Regelfall haben Sie ja Bußgeldrahmen, so, die hochgehen können bis 5.000 bis 10.000 Euro, aber wir schauen uns das an, wir sagen Ihnen gleich die Zahl. Wir haben ja da gibt es die Range, das sind 55.000, wir sind ja noch, das sind Eckpunkte. Ja. Der Gesetzentwurf kommt, da wird eine Zahl drinstehen. Aber wir haben ja noch ein paar Fragen, vielleicht kann man das dann gleich nachreichen. Herr Vollrath ist der nächsten Frage dran. Ja, nochmal anschließend noch mal an. Bußgeld 10.000 Euro heißt halbes Jahr Knast, wenn du nicht bezahlst. Sehr schön. Die zweite Frage vorhin. Wie ist das jetzt genau? Welche Voraussetzungen muss derjenige erfüllen, der jetzt da mit dieser Erklärung zum Standesbeamten geht? Oder prüft der Standesbeamte da eine Plausibilität? Müssen da, sage ich mal, äußerliche Änderungen schon erkennbar sein oder freigestellt und ohne jegliche Voraussetzung? Gibt es eine ganz einfache Antwort. Ein volljähriger erwachsener Mensch geht zum Standesamt und sagt, es ist mein Wunsch und mein ernst gemeinter Wille, meinen Personenstand zu ändern. Lieber Standesbeamte, tu das. Wenn der Standesbeamte sieht, das ist der Wunsch und Wille dieses Menschen, dann vollzieht er diesen Wunsch bei einem Volljährigen. Und wenn dort ein Minderjähriger erscheint, tief in den Augenblicken macht er das. Ich finde, der muss in so einem Feenkostüm kommen, mit so einem Stab, mit einem Stern. Jetzt bist du die Georgina. Ein juristischer Junge. Und so soll es sein. Ich wollte gerade sagen, dem Antrag wird nur stattgegeben, wenn sie sich sofort ein Clown-Kostüm anziehen. Ohne rote Nase kein Gender-Swapping. Dann versichert sich der Standesbeamte, ob das mit Zustimmung der Eltern erfolgt. Am einfachsten schlichtweg, wenn die einfach mit erscheinen oder eben eine Erklärung abgeben. Aber dann wird das vollzogen. Und auch ich will noch mal auf eins hinweisen, weil Sie schon wieder von äußerlichen Merkmalen sprechen. Das kann der Fall sein, wenn sich der Mensch dafür entscheidet. Aber es muss nicht der Fall sein, sondern es ist eine Frage der eigenen Identität. Auch Frauen haben Vollwerte. Sind die Menschen bei dieser Frage der eigenen Identität einem Standesbeamten auch nicht Pflicht, also die schulden dem dann keine Motiverläuterung oder keine Darstellung ihres Lebensweges oder warum sie die Entscheidung für sich getroffen haben, sondern erwachsene Menschen haben für sich mit sich selber eine Identität ausgemacht, haben eine Entscheidung getroffen und der Staat respektiert diese Entscheidung einfach. Das ist der Wechsel und wir machen es eben. Napoleon, c'est moi. Wir reden ja von Geschlecht. Also, ich bin aus dem Geschlecht der, wie hieß der? Bonaparte. Mich würde mal eine ordentliche Exegese interessieren, warum denn überhaupt mal gedacht hat, dass es eine gute Idee ist, so viele Tests zu machen. Also warum hat man die Hürden überhaupt mal anfänglicherweise so hoch gesetzt? Weil das damals die 50er Jahre waren und bei Weißer ist auf Schwule geschossen worden und war das ganz schrecklich reaktionär und deswegen hat man diese schrecklichen Gesetze erlassen. Nee, ich glaube, das war aus denselben Gründen, die Ewe gerade schon genannt hat. Das heißt, ganz viele von den Leuten da sowieso wieder von absehen, von diesen Sachen. Also. Ja. Also, du wechselst dann ein Jahr und dann bleibst du damit 3-4 Jahre und dann merkst du so, okay, das war eine Phase, ich hätte auch meine Medikamente nehmen können. Also jetzt nicht Hormone, sondern weil andere. Weil die so vulnerabel sind. Könnt ihr das verstehen, liebe Anwesende? Eben nicht fest, nicht nur nicht an Gutachten, auch nicht nach dem persönlichen Eindruck des Standesbeamten, sondern es ist allein entscheidend, ob es der ernsthaft erklärte Wille des volljährigen Menschen ist. Zusatz? Das macht er mit einer entsprechenden staatlichen Versicherung einer entsprechenden Erklärung. Das heißt also, die Plausibilität des freien Willens ist nur dadurch, dass der feststellen muss, der steht da nicht unter Zwang oder sowas. Und, ja, also es gelten auch da die ganz normalen Regeln. Ne? Also alles das, was ich jetzt sage, ist kein Sonderrecht, sondern natürlich ist es so, wir haben immer bestimmte Ausnahmesituationen. Es gibt den unerkannt Geisteskranken, damit werden Jurastudenten ein halbes Jahr lang im Studium gequält oder Menschen, die unter Alkoholeinfluss sind. Und wenn natürlich jemand da betrunken erscheint, dann wird der Standesbeamte sagen, also komm doch mal wieder, wenn du nüchtern. Aber das ist Standard. Das gilt für alles andere auch. Ja, das gilt für alle anderen Erklärungen, die Sie im Rechtsverkehr auch abgeben. Aber das ist ja nicht der Normalfall, sondern der Normalfall ist. Ich freue mich schon drauf, wenn das so eine TikTok. Wenn das auf TikTok viral geht, dass man sich dabei filmt, wie man beim Standesbeamten das Geschlecht wechselt. Und dann machen die so eine Challenge. Und dann also ich sag's euch ganz ungelogen. Also wenn ich jetzt noch mal 15 wäre oder so, ich würde es einfach zum Spaß machen. Ich gehe ja noch jetzt voll drauf geschissen. Keine Ahnung. Mit der Silvester-Idee fand ich auch. Wegen den Freibädern und den Umkleidekabinen. Ja! Ich habe sogar so ein Video schon gesehen, wo so ein Typ in die Kamera guckte und meinte so, jetzt habe ich hier meine Weiblichkeit. Jetzt kann ich hier in eine Frauensauna und dann jetzt aber los, so ungefähr. Ich will, dass sie mich Evelina nennen. Ausnutzen, ne? Das ist wie das Meme, ne? Der Mann mit dem Bart, der in Frauenklamotten in der Umkleidekabine steht und sagt, wenn ihr euch jetzt nicht auszieht, seid ihr transfeindlich. Ja, spitze. Dann das Amt sagt, ich möchte gerne folgenden Standardvorgang vornehmen, nämlich einen Personenstandswechsel durchführen, weil ich die Entscheidung für mich getroffen habe, dann klärt der Standesbeamte auf. Sie wissen, es gibt eine Sperrfrist, wenn wir das jetzt machen. Dann wird geschaut, ob dieser Mensch möglicherweise unter Betreuung steht. Also all das, was auch immer geprüft wird, ob eben eine eigenverantwortliche, freie, voll zurechenbare Entscheidung vorliegt. Und wenn das der Fall ist, wie das in 99% der Fälle der Fall sein wird, dann wird diese Entscheidung voll. Ja, das prüft der Standesamt. Das liebe ich übrigens auch, was er da gerade gesagt hat, weil vorhin haben sie es doch erzählt, ja, das wird ja davon ausgegangen, dass die Leute krank sind oder so. Und jetzt höre ich hier damit geprüft, ob die Leute unter Betreuung stehen. Hallo? Das ist ja voll herabwürdigend. Hallo? Es hört sich ja fast so an, als ob irgendwelche Gutachter anhand von den aktuellen medizinischen, den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft das prüfen würden. So wie es derzeit schon im Gesetz steht. Aber nein, das kann ja nicht sein. Vollzogen. Und ich will auch noch mal dem entgegentreten, dass es hier zu Jux und Dollerei kommen kann. Ich glaube, die Entscheidung zum Standesamt zu gehen, dort diese Erklärung abzugeben, diesen rein standesrechtlichen Geschlechtswechsel vorzunehmen, auch vor dem Hintergrund, dass ich dann, um eine gewisse Ernsthaftigkeit auch zu haben, mir bewusst bin, dass das jetzt mal mindestens ein Jahr gilt. Das machen Menschen nicht aus Jux und Dollerei. Nein. Das, glaube ich, so ein Blödsinn. Ich keine Ahnung. Glaube ich so einfach nicht. Leute, dass die Menschen so böse sind. Zähne an und lassen sich welche Schuppen implantieren, um YouTube-Videos zu machen. Oh mein Gott. Also, und ich meine, es gibt. Ich sage nur eine Sache. Wir haben doch jahrelange Erfahrung jetzt halt mit dem Gleichstellungsgesetz gehabt, mit dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, wo es Bewerbungstrolle gibt, Bewerbungsquerulanten, ja, die sich einfach nur auf irgendwelche Stellen bewerben und sobald sie abgelehnt werden, verklagen sie den Arbeitgeber, weil sie anhand von irgendwelchen Gründen nicht genommen wurden, was halt dem Gleichbehandlungsgesetz widersprechen würde. Und die verdienen damit nicht schlecht. So. Gleichstellungsquerulanten. Also Ausnutzen von Gesetzeslücken, na, da wird sowas. Ich habe gerade so einen Waschmittelpott gefressen. Das fühlt sich voll komisch an. Das wird doch keiner machen, so einen Waschmittelpott fressen. Wird doch keiner machen. Aber wenn dein Mund doch sauber werden muss. Das ist ja schon eine bedeutende Entscheidung. Sondern das machen Menschen, die manchmal sogar auch einen langen Reflexionsprozess hinter sich haben, die häufig viele Gespräche geführt haben, die manchmal auch sogar darunter gelitten haben, sich manchmal gequält haben, nicht immer, aber auch das kann vorkommen, und die dann für sich diese Entscheidung getroffen haben, dass das ihre Identität ist, weil sie das im Laufe der Pubertät im Regelfall einfach gemerkt haben, dass sie eben anders sind als der statistische Durchschnitt, sondern dass bei ihnen das dann die Konsequenz ist, und das sollten wir als Staat respektieren. Ja, auch da wieder. Also alles, was ich darüber gehört habe, wenn so Leute wirklich im falschen Körper irgendwie geboren sind, da gibt es Fantasien darüber, sich selber zu verstümmeln und solche Geschichten. Also das wird hier so dargestellt, so nach dem Motto, ja, vielleicht haben die Leute damit auch ein bisschen Probleme gehabt oder so, oder auch nicht. Wer weiß das schon. Die haben das halt mit sich ausgemacht und entschieden und sind ja alle nur Fleischpuppen, die man beliebig programmieren kann, und der Staat sollte da einfach die Würde der Leute achten. Vor allem, du hast halt auch voll oft Komorbidität vorliegen, Depressionen, Angststörungen, und du bist durcheinander und verwirrt und dir geht's wirklich nicht gut, und dann kommt das noch oben mit drauf, und dann ist es halt so, dass halt das viele einfach bereuen. Ich meine, wenn du die Operation durchziehst, das ist halt zum Teil so, dass dir halt Scheiße unten aus dem Loch rausläuft, weil halt bei einem Mann das nicht einfach so gemacht werden kann. Und dann riechst du nach Fäkalien und kannst nicht richtig urinieren und musst dir ein Dildo reinschieben, damit die Wunde nicht zuwächst. Und so richtig glücklich bist du damit halt auch nicht. Ich weiß nicht. Es hört sich halt für mich einfach nur so nach Menschenexperimenten an. Ich habe da mal ein Buch gelesen, Anthologie der Menschenexperimente, 250 Jahre Menschenexperimente. Und für mich erinnert einfach so dieses Ding so, wir wissen nicht, wie wir dich behandeln. Wir finden vielleicht eines Tages eine Chemikalie, die im Kopf das einfach wieder normal macht, so wie bei Schizophrenen und Antipsychotikums. Ja, wir wissen es halt noch nicht. Es ist halt unerforscht oder halt, man forscht schon dran, aber so richtig glücklich werden die Menschen damit halt nicht, und da dann einfach nur so rum applaudieren und Hürden abbauen und alles einfacher machen, weiß ich jetzt nicht so, ob das eine gute Idee ist oder ob man da vielleicht die Menschen vor sich selber ein bisschen beschützen sollen, die psychisch in der Regel eh schon angeknackst sind, wie eben durch Komorbidität. Also ja, durch diese Konzentration auf den Namen und so weiter haben sie sich natürlich ein bisschen vermieden, mit der wissenschaftlichen Materie auseinanderzusetzen. Ne? Also haben eigentlich nur das genutzt, was die ganzen Verbände, die Aktivisten und so weiter ihnen mitteilen. Und glaube ich, ist nicht kritisch nachgefragt. Herr Corinna Buscher, EPD, mehrere kleine Nachfragen hätte ich. Ich fange mal an, wenn nicht, unterbrechen Sie mich, wenn es so lang wird. A, wie sieht denn Ihr Zeitplan aus? Also wann hätten Sie gerne, wann das Gesetz ist, wann das parlamentarische Verfahren durch ist? Und brauchen Sie für Änderungen beim Personenstand die Zustimmung des Bundesrats oder brauchen Sie die nicht? Dann im Koalitionsvertrag war ja auch Übernahme der Kosten für geschlechtsangleichende Operationen durch die GKV und der Entschädigungsfonds. Das regeln Sie offensichtlich noch nicht. Ist das richtig? Und die letzte Frage, weil Sie gesagt haben, egal wie klein oder groß die Gruppe ist, aber können Sie sagen, wie groß war die Gruppe denn in der Vergangenheit? Also wenn ich es bei Ihnen richtig gelesen habe, haben ja Gerichte immer zugunsten der Antragsteller und Antragstellerinnen entschieden. Wie viele waren das denn überhaupt in der Vergangenheit, um so eine Vorstellung zu haben? Also beim Gesetzgebungsverfahren sind wir uns ja einig. Wir haben jetzt die Eckpunkte. Jetzt wird auf der Basis der Eckpunkte möglichst zügig ein Gesetzentwurf, ein technischer Gesetzentwurf erstellt. Aus dem wird dann hoffentlich möglichst schnell ein Regierungsentwurf, aber da sind wir eigentlich sehr zuversichtlich. Ja, ich glaube, die Frage war nicht so interessant. Und wollten wir jetzt einfach auch zügig auf den Weg gebracht haben. Und jetzt hatten Sie noch eine dritte Frage. Mein Gedächtnis. Zustimmungspflicht des Bundesrates. Transfrauen sind Frauen. Paus, okay, das war von wichtig. Herrn Gabler von der Neuen Berliner Redaktionsgemeinschaft. Wie wollen Sie für das Sicherheitsgefühl von Frauen sorgen, die sich in manchen Räumen, Umkleidekabinen, Sauna, unsicher fühlen, wenn Menschen, die bisher Männer waren, diese Räume betreten? Transfrauen sind Frauen. Beste Antwort ever. Das ist, als hätte sie ja geantwortet. Es gibt kein Problem, wo kein Problem sein darf. Transfrauen sind Frauen. Auch an diesen Blick. Gehört euch da schon mal dran. Was ist eine Frau, Frau Paus? Das würde ich jetzt gerne als nächstes von ihr wissen. Jeder, der sich so identifiziert. Wir sind sehr nah an einem Kreisverkehr. Weil wenn er sich, als was identifiziert er sich denn? Als eine Frau. Ja, aber was ist denn eine Frau? Jeder, der sich... Ja, das ist so die Logik, die Sie haben. Hallo, also. Frau Paus. Ja, aber geil. Ich wette, ne? Das wird sie uns heute auch nicht sagen können. Wo ist das Problem? Ja, es gibt keins. Transfrauen sind Frauen. Ja, und das LSD geben sie immer noch nicht frei. Das ist die nächste Schweinerei. Ich, keine Ahnung. Die machen allen Blödsinn mit, aber den Blödsinn nicht. Ich will gar nicht gefährlich sein, weil die sind ja dann keine Männer mehr, die sind ja dann Frauen. Und gefährlich sind nur Männer. Wird er dann am Standesamt die toxische Männlichkeit abgesaugt? Oder wie sieht das aus? Nee, die haben die ja schon nicht mehr, weil sonst würden sie ja nicht Frauen werden wollen. Ach, das so. Ist die Endstufe der Genesung. Ach so. Das ist so in Schwarz und Weiß, wenn das groß geschrieben wird, dann muss das sich unbedingt auf die Hautfarbe zutreffen. Das werden ja eh alle, im Mutterleib sind ja eh alle Leute erstmal Frauen und dann bist du quasi, bist du aus dem Paradies vertrieben, bist du ein gefallener Engel und mit der Transition kannst du dann wieder aufsteigen. Und, ja, auch sehr gut, ne? Wenn es Frauen sind, warum nennen wir sie Transfrauen, sagt man also. Ja, noch, ne? Nicht mehr, dann nicht. Nicht mehr. Weil der Sophismus jetzt sonst nicht funktioniert, wenn du nicht das den Begriff Transform benutzt. Sonst würdest du ja sagen, Frauen, das ist ja noch inhaltsloser. Keinen weiteren Erörterungsbedarf. Ansonsten geht es ja insgesamt um die Frage von Sorge vor Gewalt etc. Und das eben unabhängig. Frau Bokala erklärt die Diskussion für beendet. Kein weiterer Erörterungsbedarf. Halt die Fresse, Journalist. Haben wir dir nicht gesagt, du sollst nur konforme Fragen stellen? Mann, oh Mann, wir haben nur extra den Reitschuster rausgeekelt. Vom Geschlecht. Da brauchst du natürlich entsprechenden Schutz und entsprechende Unterstützung. Deswegen haben wir auch gemeinsam einen Koalitionsvertrag verankert, dass wir die Istanbul-Konvention als Bundesregierung umsetzen wollen und dass wir dazu auch das ganze Thema Schutz von Frauen vor Gewalt ernst nehmen und dass wir dazu auch eine bundesgesetzliche Regelung finden wollen, um eben dem auch Rechnung zu tragen. Ja, das sind diese konkreten Dinge, ne? Das sind die konkreten Dinge. Und jetzt schauen wir da rein, diese Istanbul-Konvention, was steht da drin? Wir müssen Geschlechterstereotype ändern, weil die führen zu Gewalt, Punkt. So, das ist unsere Weltformel, nach der wir hier arbeiten. Und ja, Frau Pau, was machen Sie hier, um die Leute zu schützen? Ja, unsere Ideologie, den Regler auf 130 stellen, das ist meine Idee. Weil dann wird Gewalt sich in Luft auflösen, wenn wir erstmal sämtliche Geschlechterdinge geändert haben, weil wir unglaublich schlaue Philosophenkönige sind, die genau wissen, was wir tun. Und glaubt uns, gibt uns Macht, wir machen das dann und es ist überhaupt kein Problem, geben Sie uns Macht. Ja. Was soll schon schief gehen? Hauptsache kein Gamergeld. Die Pressekonferenz ist hiermit beendet. Auf Wiedersehen. Niemand hat die Absicht, eine Pressekonferenz weiterzuführen. Ja, also so wie ich das sehe, gilt das ab sofort, denke ich. Ja, dass derzeit in Deutschland in jeder Stunde 13 Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern Gewalt angetan wird, dass sie verletzt werden. Und das 13 Frauen und Transfrauen. Bald nicht mehr. Weil ja, Transfrauen sind auch Frauen. Genau. Also wie viel von den 13 Frauen sind denn bitte Transfrauen? Und ja, das ist nicht so einfach. Von diesen Transfrauen, sind das alles Männer oder sind das Transmänner? Nächster Punkt ist, dass ja bei der Gewalt in der Beziehung häufig das so ist, dass eben beide gewalttätig sind. Plus ein relativ schneller Freifahrtschein Richtung Gewalt ist auch sowas wie, ups, sind nicht deine Kinder und so eine Scheiße. Ich erinnere auch nochmal daran, dass in lesbischen Paaren die häusliche Gewalt auch höher liegt als bei Heterosexuellen. Aber nein. Ist Transgewalt auch Gewalt? Aber ein Spektrum. Ja. Aber ist das nicht geil? Nee. Transgewalt ist keine Gewalt, weil die definiert sich selber als konstruktive Diskussion. Für Menschenwürde der vulnerablen Gruppen. Ja, und Freiheit der Selbstbestimmung in Abwesenheit von Friedrich Nietzsche. Und Einstein. Ja, und Zizek. Dass er eben auch an jedem dritten Tag in Deutschland derzeit ein Femizid stattfindet. Deswegen ist das ein wichtiges Thema. Deswegen benutze ich das Wording von Aktivisten. Deswegen ist es erklärter Wille der Bundesregierung, dass wir hier gemeinsam und klar vorgehen. Aber das hat mit dieser Thema... Ganz klar vorgehen. Ich meine, guck mal, was für eine Machtdemonstration es überhaupt schon ist, sich dort reinzusetzen in die Bundespressekonferenz und direkt die Vokabeln von den Aktivisten zu verwenden. Was für eine Machtdemonstration. Sie heuchelt ja noch nicht mehr so, dass sie neutrale Sprache verwendet. Ja, gut, aber die Scheiße ist ja bei den Grünen schon lange in Fleisch und Blut. Ne? Also das haben sie ja verinnerlicht. Da müssen wir eigentlich gesagt. Der Buschmann, der muss sich dann noch ein bisschen mit Einstein und Nietzsche behelfen oder so. Sie ist ja schon komplett angekommen. Ne? Also. Und ja, es ist so geil. Was wollen Sie tun, um dann die Frauen zu schützen? Ja, die ganze Gesellschaft einfach ändern. Weil wir haben jetzt entschieden, dass wir jetzt endlich mal alles gut machen wollen. Die anderen wollten es schlecht machen. Wir wollen alles gut machen. Wir sind die Guten, wählen Sie uns. Wir sind die Guten. Jesse Hans. Aus meiner Sicht nichts zu tun. Herr Riesing. Nichts zu tun. Eine Frage an Herrn Buschmann. Ja, das, was sie gesagt hat, hat mit der Thematik wirklich nichts zu tun. Das ist wohl wahr, ja, aber das meinte sie nicht. Ja, okay. Es ist ja ganz interessant, Sie haben die Kategorie des biologischen Geschlechts ja auch erwähnt und haben gesagt, es gibt die Abweichung davon. Wenn ich es richtig sehe, werden also Kinder bis 12 Jahren sozusagen nach dem biologischen Geschlecht weiterhin bezeichnen. Das können auch die Eltern nicht ändern. Bei Geburt wird das biologische Geschlecht festgelegt. Und mit 14 könnte man diesen Begriff einführen, sozusagen geschlechtsmündig und kann sozusagen eine Abweichung dann mit den Zustimmung der Eltern oder mit Familiengericht festlegen. Und mit 18 ist man sozusagen dann voll geschlechtsmündig und kann dann die Abweichung vom biologischen Geschlecht vollziehen, was bis 14 nicht ja, geht. Bis 14 sagt der Staat, das biologische Geschlecht gilt. Aber das ist meine eine Frage. Und eine zweite Frage. glaube, die Eltern könnten das aber so entscheiden, wenn das Kind noch unter 12 ist oder so. Könnten die Eltern das Kind damit, können die Eltern das einfach ändern. Also wenn das, was gerade gesagt wurde, irgendwie feministisches Wordframing war, dann war das jetzt pädophiles Wordframing. Geschlechtsmündig. Ja, ja. Das ist schon komisch, ne? Mhm. Ich meine, sorry, ja. Aber wenn man so aussieht wie der Herr, da sollte man sich nicht in solche, Naja, davon aber ist es immer, ne? Was soll das? Naja. Einmal an die Verwendung des Todnamens, Frau Paus, Frau Ministerin, Sie hatten das ausgeführt. Vielleicht noch mal einmal konkret, das Persönlichkeitsrecht gilt ja immer. Also ein konkretes Beispiel, eine Abgeordnete des Deutschen Bundestages, da wird in der Bildunterzeile geschrieben, dass diese Abgeordnete früher einen männlichen Vornamen hatte und dieser männliche Vorname wird genannt. Ist das bußgeldfähig, wenn eine Kollegin sowas in eine Bildunterzeile schreibt? Vielen Dank. Ich fange erstmal an. Also wir müssen überhaupt keine neuen Kategorien hier einführen, weil wir eben bei dieser Frage genauso vorgehen wie bei fast allen anderen Fragen auch. Bis 14 erklären die Eltern statt des Kindes, dann erklärt ab 14 der Minderjährige mit Zustimmung der Eltern. Ja, wäre ja aber auch da mal interessant, wie sich das dann überhaupt verhält, wenn jetzt die Kinder gar nicht auf diese Idee kommen, aber die Eltern. Naja gut, dann können sie dann, wenn sie dann alt genug sind, das wieder zurückändern. Stell dir vor, du bist 8 und deine Eltern machen dich plötzlich zum Mädchen, Leute. Ja. Das kann ich mir aber auch gut vorstellen, was manche Verrückten. Ja. Also wenn meine Tochter das Zimmer nicht aufräumen möchte, sage ich immer, ich rasiere dir die Haare ab. Und dann sagt sie, nein, ich räume auf. Ja, oder melden sie sich für irgendwelche Mädchenkurse, Förderprogramme an oder sowas. Ne? So ja, ist auch ey, also ich meine, bei diesem ganzen Bullshit, der da aktuell um dieses ganze Geschlechtsthema gemacht wird, Stichwort toxische Maskulinität und so ein Zeug, kann ich mir echt gut vorstellen, dass so Haufen Soja-Getränkte da irgendwie der Meinung sind, dass ihre Kinder glücklicher sind, wenn die als Mädchen aufwachsen oder so. Ja, man kann halt nicht darüber hinwegsehen, dass für einen gewissen Ansatz, Absatz von Elternteilen, ist halt auch irgendwie so der neue Trend in Sachen Kindesmissbrauch ist, die halt da irgendwie reinzulabern. Also da gibt es schon Fälle in die Richtung, die sind jetzt nicht der überwiegende Anteil, also aber sowas kommt halt auch vor. Also weiß ich jetzt nicht. Also das Böse findet halt immer einen Weg. Also unserem Sohn zum Geburtstag eine neue Identität geschenkt. Ja, was da ja Sinn machen würde, wären so ein Gutachten oder zwei. Etwa und ab 18 gibt es eben die Volljährigkeit. Da erklärt dann das Kind, wenn man so sagen will, oder der erwachsene Mensch einfach selber. Also wir brauchen hier gar keine neuen Kategorien der Geschlechtsmündigkeit, sondern wir gehen hier vor, wie bei so gut wie allen anderen Fragen auch. Also wir müssen hier keine neuen Kategorien einführen, sondern wir orientieren uns an den Altersgrenzen, die wir kennen im Rechtssystem. Und wir haben eben bis zum 18. Lebensjahr eine starke Stellung für die Sorgeberechtigten, im Regelfall also die Eltern, die hier ab 14 mit dem Kind gemeinsam entscheiden, also deren Zustimmung ist verbindlich und sozusagen unter 14 Jahren anstelle des Kindes solche Entscheidungen treffen. Das ist also ganz normal. Und zu der anderen Frage ist es so, wenn Menschen selber öffentlich gemacht haben, dass sie ihr Geschlecht gewechselt haben und das öffentlich bekannt ist, dann findet ja keine Verletzung der Persönlichkeitsrechte statt, wenn man auf eine öffentlich zugängliche Information verweist. Wir wollen Menschen schützen, die für sich die Entscheidung getroffen haben, ich möchte das nicht in die Öffentlichkeit tragen. Und es gibt auch sonst keine Quellen. Und wer sich dann irgendwie beim Standesbeamten oder der Standesbeamte das abends irgendwie ausplaudert oder sonst wie und daraus dem Menschen ein Persönlichkeitsschaden entsteht, weil gegen seinen oder ihren Willen das in die Öffentlichkeit gezerrt wird. Da wollen wir die Menschen schützen. Und ich glaube, das beantwortet bei dem konkreten Fall ziemlich klar, wie das Ergebnis ist. Eine Nachfrage. Ist euch das klar? Habt ihr es verstanden? Ja, ich glaube, das war ziemlich klar. Ich finde es einfach nur, ich muss es wiederholen, aber einfach dieses nicht in Angriff nehmen, dass es das Böse gibt. Ich finde ich klasse. Also Missbrauch, also Ausnutzen von Gesetzen. Ich finde es klasse. Es ist einfach naiv. Aber er hat jetzt auch gesagt, dass sie einen Schaden haben müssten. Das heißt, sie müssten Schadensersatz einklagen und Schaden nachweisen oder so. Das ist schon ein bisschen schwieriger als einfach. Naja, erinnere dich an Persönlichkeitsrechtsschaden. Erinnere dich an die Person, die 1.000 Euro von der Bahn kriegt, weil die Bahn nicht die richtige Anrede auf dem Zettel hatte. Also, ach so. Ja. Frage. Entschuldigung. Eine Nachfrage. Bis 14 erklären das ja eben nicht die Eltern, sondern der Arzt. Also ist eine Änderung des ärztlich festgestellten Geschlechts bei der Geburt bis zum 14. Lebensjahr nicht möglich? Sie hängen noch so ein bisschen an dieser, also sozusagen in der pathologisierenden Welt fest, sondern wir machen den Geschlechtseintrag zu einer Frage. Also wir reden hier über den reinen Personenstand. Und ich glaube, die Frage, die Sie sich stellen, die wird in der Praxis wahrscheinlich so gut wie gar nicht vorkommen, weil das ja häufig ein Entwicklungsprozess ist, der in der Pubertät auftaucht, dass sozusagen Menschen sozusagen so. Und wir haben hier schlichtweg die Altersabschichtung wie in allen anderen Bereichen auch. Die Eltern erklären für das Kind bis 14, ab 14 erklärt das Kind mit Zustimmung der Eltern und ab 18 entscheidet der Mensch selbstständig über sich selber. Ausland. Stellen Sie sich mal den Fall des intergeschlechtlichen Kindes vor, wo sich ja auch über die Strecke noch zeigen kann, ne, dass man sich zum Beispiel erstmal sozusagen mit den Augen getäuscht hat. Dann sind es die Eltern, die dann das beantragen können und das ändern lassen können. Frau Slansky. Ja, sag ich ja. Ja, absolut. Ja, aber genau. Aber das ist der normale Weg, wie bei anderen Fragen eben auch. Das entscheiden dann die Eltern. Jetzt. Ich wollte noch mal nachfragen, es kursieren ja sehr unterschiedliche Zahlen, je nachdem, wen man fragt, wie viele Menschen überhaupt davon betroffen sind. Wenn ich das akustisch richtig verstanden habe, waren es im Jahr 2020 2.687 Fälle vor dem Amtsgericht. Ist das richtig? Die ihren Namen, also die davon Gebrauch gemacht haben. Wenn Sie das jetzt erleichtern, dann wären das ja vermutlich viel mehr. Und meine Frage wäre, können Sie mal sagen, wie groß die Gruppe ist, von der Sie ausgehen? Also wie viele Menschen könnte das betreffen? Und die Nachfrage wäre, es gibt ja viele Ärzte, die der Ansicht sind, wenn Sie das jetzt auf 14 Jahre heruntersetzen, dass Sie beobachten in Ihrer Arbeit, dass vor allen Dingen vermehrt Mädchen kommen und sagen, sie möchten gern ihr Geschlecht ändern, was ja weitreichende Konsequenzen hat. In einem Alter, wo ja fast jeder Jugendliche auf der Suche nach seiner Identität ist. Befürchten Sie nicht, dass, wenn man das vereinfacht, dass es dazu vermehrt Nachfragen kommen könnte, wie manche Ärzte behaupten? Jetzt habe ich die erste Frage schon wieder vergessen. Die Zahl, also wie groß ist die Gruppe? Zu der Zahl, es gibt eben da keine wirklich belastbaren und verlässlichen Zahlen. Uns stehen die gleichen Zahlen zur Verfügung wie Ihnen, uns als Bundesregierung. Aber Herr Buschmann hat ja schon darauf hingewiesen, ehrlich gesagt sind die Zahlen auch ziemlich egal. So, uns ist allen klar, es ist kein Massenphänomen. Ja. Und uns ist auch allen klar, es geht aber hier um die grundgesetzlich geschützten Rechte, die eben schon bei einer Person aus unserer Sicht eben geändert gehören. Deswegen hat es ja eben verschiedenste Befassungen des Bundesverfassungsgerichts gegeben und entsprechende Urteile des Bundesverfassungsgerichts. Und damit wollen wir eben jetzt aufräumen mit dem Selbstbestimmungsgesetz, was wir eben vorlegen werden. So, und zu dem anderen Fall, das habe ich jetzt bei der Vorbereitung auch mal gesehen. Mir ist aber genauso bekannt, dass von den Zahlen, die ich auch nur öffentlich mal gesehen habe, dass es danach eben eher so ist, dass es eher Jungen sind, die sich früher outen, also dass dieses Phänomen, was Sie beschreiben, jedenfalls in der frühen Pubertät aus anderen Quellen jetzt so nicht bestätigt wird. Und da wir eben tatsächlich nur reden über das Thema Personenstandsänderung, Wir reden nicht über die ganzen medizinischen Fragen. Wir reden allein über das Thema Personenstandsänderung. Und wir reden darüber, dass eben diese Jugendlichen es machen können mit Zustimmung der Eltern. Und dann gilt es für ein Jahr. Wir haben schon über medizinische Sachen geredet, ne? Dann könnte ja eben im Zweifel dann auch in dem Fall man nach einem Jahr sich auch wiederum anders entscheiden. Ich glaube gerade eben, dass was ist da schlimm daran? Im Gegenteil würde ich sagen, dass genau diese Möglichkeit es vielleicht eben auch erleichtert. So, es ist aber so, wir machen eben diese Regelung und gerade weil es eben keine Verknüpfung zu all den medizinischen Fragen hat, finde ich, ist es ein gutes Gesetz. Ich will vielleicht an. Ja, da reden Sie nicht drüber, aber wie dann im Endeffekt die Verknüpfung nachher dann tatsächlich sein wird, das werden wir dann sehen. Ne? Also ich erwarte da durchaus, dass Sie das dann als Stein zum Weitergehen dann verwenden werden. So nach dem Motto, ja, es ist unser Stand ja hier so und so, und weil das ja rechtlich so ist, müssen ja dann jetzt hier Dinge passieren. Ne? Und sind die Leute uns ja jetzt hier was schuldig, weil, guck mal, unser rechtlicher Stand. Dann bin ich mal gespannt. Da nochmal einen Gedanken ergänzen. Wir reden ja jetzt hier nicht über eine Preisabsatzkurve. Je einfacher das Verfahren, desto mehr Menschen. Natürlich wird es jetzt Menschen geben, die dieses schreckliche von, oder ich will es anders formulieren, weil viele Gutachter sich in der Vergangenheit auch wirklich viel Mühe gegeben haben, das gut und empathisch zu machen, aber trotzdem von vielen Menschen als schrecklich und entwürdigend empfundene Verfahren zu unterziehen. Deshalb wird es natürlich etwas mehr Menschen geben, die das machen. Das ist ja auch Sinn. Also Tatsache ist, dass dieser ganze Kram auch international massiv zugenommen hat. Seitdem das so gepusht wird, aus allen möglichen Bereichen. Und das ist definitiv jetzt gerade in Mode. Und ja, wenn man und sagt so Dinge wie, das ist jetzt modern und das machen wir jetzt neu und so weiter, dann gibt man das ja auch irgendwo, räumt man das ja auch ein bisschen ein, vielleicht eventuell, ja? Dass das jetzt so ein bisschen trendy gerade ist, Herr Buschmann? Ich meine, meine Frau, die guckt hin und wieder halt Hollywood-Serien und so ein Kram an und dann hat die neulich zu mir gesagt, sie kann das nicht mehr sehen. In jeder zweiten Folge gibt es irgendein Sir Self und sowas und sie kann es einfach nicht mehr sehen, hat mich gefragt, was ist eigentlich im Westen los? Und ihren Freundinnen ist das auch überall aufgefallen. Ich selber schaue kein Hollywood mehr, aber wenn es schon halt über die Traumfabrik gepusht wird, dann ist es halt im Trend. Also, es gibt ja auch das. Das sind Trend, die haben verschiedene Genderbänder-Geschichten gemacht, das hat alles gar nicht funktioniert, in Wirklichkeit. Es gibt ja mittlerweile auch die Rapid-Onset-Gender-Dysphorie, wo jemand sich in das Thema einliest und plötzlich das dann ganz schnell bei sich selber entdeckt, dass er genau Gender-Dysphorie hat. Also, Gender weiß ich nicht. Ja, genau, wortwörtlich. Also, ja, mit der Gendermündigkeit, das. Ich habe Gendermüdigkeit vor allen Dingen. Dem ganzen Scheiß hier. Sinn und Zweck. Aber es muss jetzt niemand die Sorge haben, weil das Verfahren ein Stück weit erleichtert wird, dass Menschen jetzt aus dem Nichts heraus auf die Idee kommen. Nochmal, das ist ja eine ganz persönliche, häufig auch intime, mit sich selbst ausgemachte Frage. Und das macht man nicht aus. Ein Stück weit, ja. Also, wie war es vorher? 3 Jahre und dann noch 2 Gutachten und. Ein Prozess. Das kommt mir ja, aber. Wo du es halt explizit beweisen musst, dass du es halt ein paar Jahre lang darin gelebt hast, das nachweisen kannst, einen Arzt befragt hast, etc. pp. Weil das halt alles nicht so. Weiß ich nicht. Ja, das war pathologisierend. Das ist eigentlich nicht so fluid, genau. Aus Jux und Dollerei oder weil es irgendwie so einfach ist, sondern dem geht häufig ein ganz langer Reflexionsprozess voraus und deshalb war es kein Massenphänomen, es wird auch in Zukunft kein Massenphänomen sein, aber die Freiheitlichkeit ja, also, warte, also das mit dem Massenphänomen, ich fand es total lustig, da in der was war es in Österreich, hat die Studentenzeitung eine Umfrage gemacht, wer sind alles homosexuell, quer, binär, trans, tralala, und die sind auf 60% der Schülerschaft gekommen, die geantwortet haben, ich bin nicht hetero. Und es aber nicht im Trend, weil, nee. Ich meine, das ist auch nur eine faultige Umfrage von einem Studentenmagazin, aber Ja, also ja, ist doch so, gerade was dieses Thema nicht binär angeht, so genanntes, ne? Also das kann sich ja jeder auf die Fahne schreiben, der in irgendeinem Punkt meint, da nicht auf dem Level zu sein, wo normalerweise erwartet wird, dass Leute aus demselben Geschlecht da auf dem Level sind. Also meinetwegen, man ist eine Frau und man mag Motorsport oder keine Ahnung. Dass man nicht binär oder was. Dass man keine Cis-Person mehr. Also es geht auch wirklich super schnell. Und gerade wenn ihr ja die ganze Zeit von Identität redet und irgendwie meint, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun oder so. Und dann auch irgendwie sagt, jetzt mit dem dritten Geschlecht, das machen wir jetzt auch, vereinheitlichen wir jetzt auch noch hier mit dem neuen Kram oder so. Also, kommt ja noch dazu. Hast du demnächst die ganzen Leute, die alle nicht mehr Herr und nicht mehr Frau sind, weil sie irgendwie meinen, das ist dann besser. Was weiß ich. Also, da gibt man sich doch Lächerlichkeit preis. Und natürlich wird das alles irgendwie auch wieder, das ist ja so ein gerne genommener FDP-Talking-Point mit dem Rechtsstaat und der Rechtsstaatlichkeit und diesem ganzen Krempel. Ey, das ist alles Clownskram, wenn man hier irgendwie meint, ja, das muss doch keiner mehr irgendwie nachweisen oder so, das ist doch alles nur, das müssen die doch einfach mit sich ausmachen und bla bla bla. Und dann kommen die an und sagen dann hier irgendwie, was sie sind oder so bei Geschlecht. Ach, ist das irgendwas? Nein, das ist doch total willkürlich, das können die Leute auch selber festlegen. Aber von außen wird das auf gar keinen Fall irgendwie denen gegeben, diese Idee. Nee, das kann ja gar nicht sein. In der Schweiz sind sie doch so weit gegangen, dass ein Mann, der sich zur Frau erklärt hat, dann jetzt auch eher die Rente auszahlen oder was, ne? Zeigt sich eben auch im Umgang mit Minderheiten, wenn die Zahl der Menschen nicht so groß ist, die es betrifft. Und diesen Teil unserer Identität als liberale Gesellschaft, dem wollen wir hier eben auch gerecht werden. Noch eine Frage anschließend, die online kommt von Frau Kasquari, die direkt daran anschließt. Warum ist es denn der Regierung so wichtig, dass bereits Minderjährige ihren Eintrag ändern können? Kritiker haben ja die Befürchtung geäußert, dass Jugendliche dann immer häufiger auf den Weg der medizinischen Transition beginnen, bevor ihre eigene Identität gefestigt ist und dieses später möglicherweise auch bereuen. Nochmal, zu den medizinischen Fragen sagt unser Gesetz nichts, auch bewusst nicht. Und diese medizinischen Fragen von Medizinern unser Gesetz sagt nichts zu den medizinischen Sachlagen. Ja, sehr gut gemacht bei der medizinischen Sachlage. Wenn es nicht medizinisch ist, warum brauchen die Leute dann jahrelang Therapie, meine Fresse, Alter? Es ist einfach nur ein Trauerspiel, wie man etwas, was halt nicht so ganz normal ist, jetzt plötzlich normal machen möchte und sich als gesellschaftlich, als ob es der Gesellschaft leid tut, dass man das mit den Homosexuellen, dass sie so lange nicht heiraten durften, dass man jetzt bei den Transsexuellen den Fehler nicht nochmal machen will und voll aufs Gas tritt. Oder einfach, also, weil man zu feige ist, die Diskussion offen zu führen oder so, das kommt mir so ein bisschen so vor. Und vor allem, ich will auch, dass die Transgender-Dienst, dass es denen allen gut geht, den Erwachsenen, die sollen machen, was sie wollen, die sollen glücklich werden, wie sie wollen. Aber es ist halt einfach nicht so, dass die Wissenschaft so weit ist, dass man denen richtig helfen kann. Weil das mit der OP ist halt auch nichts. Geklärt, das ist ja auch heute schon so. Ja, der Frage ändert sich nichts. Ja, ein bisschen, das ist sicherlich so nicht gemeint, vielleicht ist es ja auch eine journalistische Technik, so ein bisschen zu provozieren, aber in der Formulierung steckt schon wieder drin, die Menschen müssen sich rechtfertigen, ja, also warum lässt man die das dann machen? Die Menschen machen sich das nicht leicht, im Regelfall gehen viele Gespräche, geht viel Beratung, geht viel Nachdenken dem voraus. Und wenn aber Menschen zu der Entscheidung gekommen sind, meine geschlechtliche Identität ist eine andere und ich möchte gerne auch vom Staat so behandelt werden. Dann sollten wir das einfach akzeptieren. Und ich glaube nicht, dass es viele Fälle geben wird, in dem es dann ein jährliches Ping-Pong gibt. Ein Jahr mal männlich, ein Jahr mal weiblich und so weiter. Und selbst wenn das dann in einer Handvoll Fällen passiert, werden auch nicht Sodom und Gomorra herrschen und die freiheitlich-demokratische Grundordnung wird dadurch auch nicht zu Fall gebracht. Ja, ja, im Gegensatz dazu, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich halte radikalen Feminismus nicht für so eine gute Idee, dann müssen wir gleich Geld an die Amadeo und Antonio raustun, damit die ein Antifeminismus-Portal aufmachen können und so. Da geht das dann nicht. Kleiner Teaser für morgen. Also wenn ein 14-Jähriger entscheiden kann mit Einverständnis der Eltern oder Familiengericht, dass er sein Geschlecht ändern möchte, ist es dann nicht so, dass der Mensch dann, wenn er A sagt, auch B sagt? Sie betonen immer wieder, das Medizinische ist jetzt nicht Teil Ihres Gesetzes, aber theoretisch kann ich natürlich dann auch zum Arzt gehen und mir die entsprechenden Medikamente schon besorgen und das in die Wege leiten, was natürlich dann auch Konsequenzen für später hat, sollte ich in meiner Identitätssuche mich irgendwie dann nochmal umentscheiden. Also, ich will nicht vorher, wir werden jetzt möglicherweise ein bisschen redundant, aber ich will noch mal eins sagen. Das ist eine personenstandsrechtliche Änderung. Und natürlich ist es so, dass Menschen, die mit 14 diese Entscheidung getroffen haben, im Laufe ihres Lebens vielleicht irgendwann dann auch sagen, okay, ich will den nächsten Schritt gehen. Nur das beurteilt sich nach anderen Maßstäben. Und nach meiner Kenntnis sehen alle medizinischen Leitlinien der Fachgesellschaften vor, dass man angleichende Eingriffe vor dem 18. Lebensjahr nicht durchführt. Sie werden in Deutschland keinen Arzt finden, keine Ärztin finden, die das machen. Und auch dort ist natürlich völlig klar, auch das ginge, wenn man es täte, auch nur wie bei allen anderen medizinischen Eingriffen mit Zustimmung der Eltern. Aber nochmal, die medizinischen Leitlinien der Fachgesellschaften sehen ausdrücklich vor, dass man solche geschlechtsangleichenden Eingriffe nicht durchführt, bevor man es mit einem Volljährigen oder einer Volljährigen. Ja, Moment mal, das steht ja komplett der Sache entgegen, dass man die mit Medikamenten bzw. Hormonen vollstopft. Und das darf man ja schon tun, wenn sie jünger sind. Also es ist ein völliges Nullargument von Buschmann. Also einfach nur, ich habe mal geredet, damit ich eine Antwort gegeben habe. Weil Hormone. Ohne Zustimmung der Eltern? Nee, das natürlich nicht. Aber trotzdem, die Eltern hält ja dann nichts davon ab, im Zweifelsfall. Mhm. Ja. Man muss ja, haben wir ja heute auch schon öfter gesagt, wer weiß, wie oft da halt auch Eltern dahinter stehen. Das ist eine theoretische Frage, die sich aber in Deutschland nicht stellen wird. Frau Becker ist jetzt dran. Frau Paus, Sie haben vorhin gesagt, die Frage mit den Umkleidekabinen, die Diskussion stellte sich nicht. Aber ich finde, es ist ja schon, also das kann man ja durchaus diskutieren, wie man das in der Praxis löst. Und das wäre ja vielleicht auch sinnvoll, darüber zu reden, damit es eben keine Irritation gibt, sondern ein gutes Zusammenleben. Also könnte man da nicht schon mal anfangen über, ich sag mal, kreative Lösungen, wie man das hinkriegt, wenn jemand in eine Umkleidekabine geht, die formell das Frauenzeichen trägt. Und ja, Sie haben recht, Transfrauen sind auch Frauen, aber sie sind möglicherweise noch nicht geschlechtsangeglichen in dem Moment. Und das kann ja für Irritationen, Verwirrungen, auch Ängste sorgen. Es könnte ja Lösungen geben, also sprich Einzelkabinen, Unisexkabinen, was auch immer. Also sollte man doch drüber diskutieren, oder warum nicht? Ich verweigere mich überhaupt nie einer Diskussion, ganz im Gegenteil. Herr Buschmann hatte ja bereits darauf hingewiesen, dass in dem ganzen Sportbereich, dass erstmal da die Zuständigkeit bei der Frage, wie macht man da zusammen Sport, dass es eben erstmal bei den Sportverbänden liegt, auch in welchen Ligen sie spielen dürfen, inwieweit zusammengespielt wird. Der Schwimmverband zum Beispiel hat jetzt da sich andere Regelungen überlegt als der DFB. So, das sind aber alles Fragen, die stellen sich so oder so. Die klären wir jetzt nicht in diesem Gesetz. Da sehen wir auch erstmal die Zuständigkeit bei den entsprechenden Sportvereinen und Verbänden. So, und zu den weiteren Fragen, die Debatte um Unisex-Toiletten oder so, die kennen Sie auch, die gibt es ja auch anderweitig. Die stellt sich ganz unabhängig von der Frage des Gesetzes, die wir heute miteinander haben. Richtig ist, dass mit diesem Gesetz noch nicht alle Fragen der Gleichberechtigung und der Diskriminierung gelöst sind. Deswegen liegt ja auch in der Federführung von Herrn Buschmann auch noch die Novelle des AGG. Das sind sicherlich weitere Fragen, die wir auch in dem Zusammenhang dann nochmal diskutieren. Und macht man nicht eigentlich Gesetze, um irgendwie Sachen zu regeln? Und nicht meine Frage zielt darauf ab, was wäre denn Ihr Vorschlag? Es geht mir gar nicht direkt um Sportvereine, sondern das ganz banale Fitnessstudio oder das Schwimmbad um die Ecke. Toilette ist leicht zu lösen, das haben wir ja schon, aber genau. Umkleidekabine, wenn es so Massenumkleiden sind, ist ein bisschen schwieriger. Das ist einfach nur die Frage, was wäre Ihr Vorschlag? Da habe ich noch keinen Vorschlag. Ja. Wir haben uns einfach keine Gedanken gemacht. Guck mal, was ich für ein Backpfeifengesicht mache. Wir setzen einfach die Istanbul-Konvention. Froh, dass ich das Scheißgesetz formuliert bekommen habe. Naja, der Vorschlag ist... Sehr guter. Ich glaube, der Vorschlag ist, glaube ich, genauso wie bei den Sportverbänden. Die sollen sich einfach selber der Klage da hingeben. Wie sie es machen, machen sie es falsch. Dann werden sie einfach verklagt und dann haben wir unser Präsidentsfall und dann brauchen wir auch kein Gesetz mehr machen, wenn das Verfassungsgericht das erstmal entschieden hat. Dann habe ich noch eine Online-Frage von Frau Hamberger. Sie haben gesagt, Sie wollen den Prozess zur Geschlechtseintragsänderung vereinheitlichen, also so, dass auch intergeschlechtliche Personen dann mit einbezogen werden. Heißt das, Sie gehen dann nochmal an das Personenstandsgesetz heran? Nein, dieses Personenstandsgesetz, das Selbstbestimmungsgesetz gilt dann für jeden und jede mit einer entsprechenden persönlichen Erklärung und der Vergewisserung des Standesbeamten, dass die Person auch tatsächlich Kraft sozusagen ihres Geistes etc. ist. Herr Buschmann hatte die entsprechenden einschlägigen Sonderregelungen, Ausnahmen und so weiter bereits benannt, kann eben jede Person ihren Personenstand ändern. Frau Sansky, noch mal eine Nachfrage? Nee, dann ist Herr Vollrath dran. Auch mal eine Nachfrage zu den Formalismen. Wird es dann da irgendwie so eine Art Formular oder sowas geben? Also ich erinnere mich, ich war einmal beim Standesamt, da wurde auch mein Personenstand geändert und das war so mit erheblichem Aufwand verbunden, was man da alles so einreichen und garantieren und so weiter musste, oder wird es jetzt künftig praktisch einfacher, eine Frau zu werden, als sich lebenslang einer Frau zu unterwerfen? Also ich weiß nicht, wie das bei Ihnen zu Hause ist. Bei mir zu Hause gibt es ein partnerschaftliches Verhältnis auf Augenhöhe. Ich bin auch in den heiligen Stand der Ehe eingetreten, aus voller Überzeugung, Begeisterung und Liebe. Nein, aber natürlich das muss das jetzt verwaltungstechnisch operationalisieren. Nur darum, dass er ein andere einiges mitbringen musste wegen seiner Hochzeit oder so. Also im Spanischen ist das Wort für Ehefrau dasselbe Wort wie für Handschelle. Also nur mal so. Also ja. Ja, in Spanien. Selbstbestimmungsgesetz. Ja, ich habe meiner Frau vorgeschlagen, dass wir ukrainische Flüchtlinge aufnehmen sollen, weil ja die Männer nicht ausreichen dürfen. Und ich habe gesagt, so 2-3 könnten wir schon aufnehmen. Und meine Frau meinte, das ist nicht gut. Und ich verstehe nicht, warum. Also. Werden. Und natürlich wird es so sein, wenn Sie beim Standesamt erscheinen, wird der Standesbeamte was in seine Akte legen wollen. Deshalb vermute ich, werden das die Standesbeamter so lösen, dass dann aus dem Laserdrucker eine Seite Papier kommt. Da steht dann oben Erklärung des Herrn oder der Frau sowieso, geboren sowieso. Also all das, was in allen Erklärungen dann auch steht, um die Person eindeutig zu identifizieren. Und dann wird da ein Standardtext stehen, erklärt hier vor dem Standesamt XY, dass er folgenden Geschlechtseintrag wünscht. Und dann wird es da wahrscheinlich Kreuzchen bei männlich und bei weiblich geben. Und dann lässt man sich das unterschreiben. Dann nehmen die das. Die meisten Ämter werden das dann nehmen und einscannen, dass das in der elektronischen Akte ist. Was mit dem Papier passiert, kann ich Ihnen offen gestanden jetzt nicht sagen, weil ich noch nie ein Standesamt geleitet habe. Aber so wird das vermutlich ablaufen. So wird das operationalisiert werden. Und das ist dann wahrscheinlich, wird es ähnlich lange dauern wie die Verlängerung eines Personalausweises oder eines Reisepasses. Es wird wahrscheinlich noch schneller gehen, weil Sie kein Foto einreichen müssen und so weiter. Aber irgendwie so wird das ablaufen. Da wird es wahrscheinlich auch gewisse Varianten geben. Irgendwann gibt es Standesämter, wo man die Unterschrift wahrscheinlich auf einem Tablet leistet. Ja. Ja, am besten über Krypto in der Cloud die Unterschrift leisten. Ja, ey, was ist der da am Rum? Mein Geschlecht. Kommt auch ein Laserdrucker raus, aber ich weiß ja nicht, ich habe ja noch nie ein Standesamt geleitet. Pack dein Geschlecht in die Cloud. Ja, nur so nebenbei, da gibt es ein Formular, da kannst du ankreuzen, männlich, weiblich, intersex oder keine Angabe. Und die Änderung des Personalausweises dauert ungefähr so lange, wie die Änderung eines Personalausweises dauert. Was ist der da am Rumschwurbeln? Unglaublich. Aber er ist auch verheiratet. Ja, auf Augenhöhe, mit Gottes Segen. Oder so und so weiter und so fort, aber so wird das operationalisiert werden in den Standesämtern. Ich habe vor kurzem erst gestern meinen Reisepass verlängern lassen. So ungefähr stelle ich mir das vor. Gibt es weitere Fragen? Das ist ja auch noch so eine Frage. Jetzt muss ich mal einhaken. Jetzt muss ich mal wirklich die Clownwelt operieren. Ja? Wenn du den neuen Reisepass hast und dann steht da drin, dass du ein Mann oder eine Frau bist, aber das passt einfach optisch nicht zu deinen biometrischen Angaben. Wie ist das denn, wenn du in irgendein Land einreist, wie, ich sag mal, Pakistan oder Iran oder so? Oder China. Wird man da von den Behörden akzeptiert oder wie ist das? Wird also, deine Würde geachtet, würde ich die sagen. Die haben noch gar nicht gewusst, was sie da anrichten gerade. Ich denke, da würde ich es drauf ankommen lassen. Ja, aber echt, ich meine, ich will nicht wissen, wie viele Clowns es gibt, die dann einfach sagen, mein Geschlecht ist keine Angabe und da steht im Pass drin keine Angabe. Ja, reist damit mal irgendwo in irgendein anderes Land ein. Ich glaube, die müssen ja männlich, weiblich oder divers nehmen. Nee, laut Personenstandsgesetz männlich, weiblich, intersex oder keine Angabe. Okay. Das sind die vier Optionen. Und warum müssen wir dann immer nur MWD sagen und nicht MWDI? KP. Ich habe keine Ahnung. Einfach Shrug, so ein Smiley. Shrug. Ja, genau, so ein Shrugging Smiley wäre eigentlich das Impuls. Ja, wir wollen aber noch den Eindruck, dass mit dem Gesetz ziemlich wenig Regeln und so die Diskussions- und Streitebene von da vor Ort verlagern, ne? In die Sportvereine, in die Fitnesszentren, ins Schwimmbad. Ja, bin ich gespannt, was da noch für die geile Szenen kommen. Also, ich glaube nicht, dass das ganz reibungslos ablaufen wird. Ja, ja, das ganze Achselzucken, das wird noch zitierfähig werden. Noch mehr als Nietzsche und Einstein. Ja, Nietzsche und Einstein. Ja, Buschmann said once that Transfrauen are auch Frauen. Das war die andere. Oh. Ich freue mich schon drauf, wenn der große Skandal kommt, der Frau Paus hinwegnimmt, so wie die bisherigen Familienministerin vor ihr. Damit ich dann endlich sagen kann, aus die Paus. Frau Pau. Das ist nicht Frau Power, das ist Frau Pau Power. Aber kein Applaus für Frau Paus. Die ist raus. Ja, das würde ich mal sagen. Ja, fördert, was der freie Dienst zerschmettert, was der Staat. Ja. Und Freiheit kann man nur fördern, wenn man knicklich gelesen hat, auf Amazon. Ist das nicht von dem gleichen Autor, der auch Miete pro Kopf geschrieben hat? Ja, Abel DiPerion. Ja, cooler und lass die Freiheit nicht zur Knechtschaft transistieren. Außer ihr geht in den Wald. Gut, dass wir keine Republika geguckt haben heute. Lasst euch nicht gendern. Und wenn, dann maximal einmal pro Jahr. Ja. Ja, aber Republika wäre sicherlich lustiger gewesen, sage ich jetzt mal. Ja, das stimmt auch, oder? Ja. Gut. Aber auch nicht mit weniger Null-Aussagen. Clownium. Ähnlich tiefgründig. Nö, da habe ich mir noch keine Gedanken zugemacht. Ja, puh. Nur noch kein Vorschlag. Frauen, Transfrauen sind auch Frauen. Ich brauche jetzt erstmal regeln. Ich brauche jetzt erstmal ein Uso auf die Pressekonferenz. Meine Fresse. Okay. So. Ich sag bis morgen. Genau. Bis morgen. Tschüss.